Ja, guten Abend und hallo. Hier mal wieder die Weltraumaffen mit einem kleinen Sonderstream. Dieses Mal zum Thema Sexualstrafrecht. Wie schon angekündigt in unserem Sonntagsstream hatten wir ja da noch auf dem Plan, dass wir uns nochmal angucken wollten, was da so am vergangenen Freitag im Bundesrat passiert ist. Da ist nämlich diese Reform jetzt auch im Bundesrat ja, kurz behandelt worden und quasi durchgewunken worden. Und also für die Leute, die da nicht so firm sind, ist es ja in Deutschland so, wenn ein Gesetz vom Bundestag entschieden ist, dann wird das ja erst noch dem Bundesrat vorgelegt, der dann da noch diverse Sachen, also das quasi ablehnen kann und dann muss es halt irgendwie geändert werden und so weiter und so fort. Und wenn es dann durch den Bundesrat ist, dann wird es dem Bundespräsidenten vorgelegt zur Unterschreibung. Und danach wird es dann, wie heißt es, veröffentlicht. Und ja, dann gilt es. Und ja, das ist jetzt quasi das Letzte, was noch fehlt, der Bundespräsident. Aber das ist eigentlich nur Formsache. Und wir, das ist quasi die Frage, wollen wir uns erst mal den Text angucken oder wollen wir uns erst mal die Videos angucken, wie das vorgestellt wurde. Das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich ein Fachexperte beantworten sollte. Ja, wir Greifen wir können ja jetzt mal mal an. mit einem Video anfangen, das ist vielleicht ein bisschen lockerer als trockener Text und dann Ja. machen wir mal im Text weiter. Dann. Gut. Ja, das lockert Okay. es auch ein bisschen auf mit Video, weil so Gesetzestexte sind natürlich hochspannend für jeden, der gerne Gesetzestexte liest. Ganz im Gegensatz zu Bundesratsdebatten natürlich. Ja, die sind Naja, natürlich. Debatte kann man das eigentlich nicht nennen. Das ist, heißt, fällt ja auch unter den Begriff Redebeitrag. Und es gab auch nur zwei Stück an der Zahl, die beide nur knapp über 3 Minuten gehen. Und das hat dann schon gereicht für die ganze Sache. Also, es ist halt auch mehr oder weniger Formsache, wenn die sich da so einig sind. Und Ja, wer will jetzt auch gegen Frauenrechte sein? Ne? Da wirst du genau, dann das kommt noch wahrscheinlich gleich in an. die AfD-Ecke gestellt und das will ja keiner. Darf ich nicht zuerst wissen, worum es in den Rechten da geht? So muss ich einfach schon dafür sein, weil es Frauen sind oder was? Oh, jetzt hört auch Aber mal ich habe auf bei dir mit Frauenhass Frauen. festgestellt. Also, du kannst dich doch jetzt nicht für den tatsächlichen Gesetzestext interessieren. Das ist für Frauen. Da check mal dein Privileg ernsthaft. So nicht. Das Kleingedruckte ist schlecht für die Augen. Ne? Ja. Aber wir hatten uns ja auch schon für die Leute, die uns noch nicht so lange hören, müssen wir mal ein paar Wochen zurückgehen. Da hatten wir ja ganz zu Anfang von dem Stream schon mal gezeigt, was da im Bundestag passiert ist. Und das ging halt auch so los, dass man sich erstmal freundlich bedankt hat bei den Frauenorganisationen, die diesen Kram sich da ausgedacht haben und da auch schon lange für Lobby betreiben, für diese Änderungen, die ja immer so als die Nein heißt Nein Änderungen da bezeichnet wird, obwohl dieser Begriff, denke ich mal, da nicht vorkommt. Also ich habe ihn zumindest noch nicht gefunden. Und das wäre ja auch komisch, das da so reinzuschreiben, aber das ist halt auch wieder so ein bisschen, was die halt meinen, welcher Geist da jetzt, also wie das quasi dieses Gesetz sich jetzt auswirken würde. Und ja, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, auch mit dem Thomas Fischer damals, dem Richter vom Bundesgerichtshof, der ja da in seiner Kolumne in der Zeit häufig drüber geschrieben hat, über dieses Thema und auch auf der Republika diese sehr gute Rede gehalten hat, wo sich viele von den Heinis da, von den SJW-Heinis und Leuten da darüber aufgerichtet hat, dass man so jemanden wie den widerlichen Thomas Fischer da überhaupt reden lassen können dürfte, ohne dass da jemand noch mal was dagegen sagt, das würde ja überhaupt nicht gehen und so ein Kram. Ja, vor Und allem, es gibt halt einfach viele Menschen, die sich mit Recht auskennen, Recht machen, also an neuen Gesetzestexten arbeiten. Professorinnen wie Professoren, die halt einfach irgendwo die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, wir sehen auch irgendwo ein Stück weit einen Raum für eine Verbesserung von Gesetzen, aber einfach nur jetzt schnell was durchwinken, damit man sozusagen Virtue Signaling machen kann an die Bevölkerung. guckt her, wir machen was für Gina Lisa, guckt her, wir machen was für Köln Hauptbahnhof. Ja, ist einfach, genau, das waren auch noch die Sachen halt eben, weil diese, Mist. Man muss dazu sagen, diese ganze Nummer war eigentlich gestorben. Also letztes Jahr noch gab es da Bestrebungen und die sind immer vom Kanzleramt gestoppt worden. Und weil es hieß, nee, ist nicht nötig. Und dann gab es halt die Silvesternacht von Köln und dann haben die Feministen halt da ihre Chance gesehen und diesen Kram direkt wieder zur Sprache gebracht. Und diese Gina-Lisa-Nummer wurde natürlich auch dafür instrumentalisiert, wo die Leute dann da vom Gericht standen und auch nein heißt nein, nein heißt nein, wenn wir gerufen haben, wir sind voll hypnotisierte. Ja, und die haben ja der, ich meine, nein heißt nein, das, die können noch umschreien, 2+2=4, ich meine, das stimmt schon. Ja. Ich meine, das Ding ist das halt... Das hat der Fischer ja bezeichnet als an Banalität kaum zu überbieten, diesen Spruch, nein heißt nein. Und er hat ja auch gesagt in seiner Rede auf der Republika, dass diese Schutzlücken, von denen da geredet wird, größtenteils frei erfunden sind, war das Originalzitat, was er da gebracht hat. Und das ist also so die Sache, aber... Das mit dem Recht ist halt auch so, als wenn es jetzt um Chemie geht und es darum geht, was für Inhaltsstoffe zum Beispiel in einem Energy-Drink drin sind oder in einem Gemüse, dann ist die Meinung von Greenpeace natürlich auch wichtig, dass man eine andere Meinung darstellen darf. Aber am Ende vom Tag sind bei den Greenpeace Leute, die sehr gerne die Natur schützen wollen und vielleicht nicht unbedingt die chemischen Hintergründe komplett durchdringen können. Genauso ist es einfach hier, dass du Leute hast, die vom Recht keine Ahnung haben, sich ein Justizirrtum raussuchen, sagen, dieser Justizirrtum passiert millionenfach pro Stunde so in Deutschland und dann sagt, wir müssen jetzt irgendein Gesetz an Bundestag bringen, man muss drüber abstimmen, weil wir Paranoia schieben und Hysterie haben. Das ist so eine richtige Vergewaltigungshysterie. Und das Gesetz wurde halt schon aus guten Gründen abgelehnt. Und das ist einfach faszinierend, dass du an Köln, an Silvester zu wenig Polizei dort hast und man dann deswegen ein Gesetz verabschiedet, was bei Köln nicht geholfen hätte, bei Gina Lisa nicht geholfen hätte, so wahrscheinlich mehr Rechtsirrtümer produzieren wird, wie dass es irgendwem hilft, aber man hat jetzt irgendwas gemacht. Das ist halt so. Keine Rechtsirrtümer zulasten von Frauen sein. Das ist vielleicht, wenn irgendwelche Leute wenn ihre Ehemänner da irgendwie beschuldigt werden von irgendwelchen Dritten oder so, dann vielleicht. Aber ansonsten eher nicht oder ihre Söhne oder so. Und, aber es hilft, wenn du dich scheiden lässt, dann hilft es. Du kannst einfach sagen, ja, der hat mich vergewaltigt. Damals, vor 6 oder 7 Jahren, da war das total die übertriebene, blutige Vergewaltigung. Deswegen, jetzt nimm den mal mit. Das muss ja noch nicht mal unbedingt so sein. Der Witz ist ja auch, dass die ganze Zeit, es gab da auch so ein furchtbares Video von Frau TV, wo die da irgendwie behauptet haben, dass es ja bisher nötig wäre, sich zu wehren, damit es eine Vergewaltigung sein kann. Und in diesem Szenario, was sie da hatten, wurde halt eben suggeriert, dass sich da die Frau nicht gewehrt hat irgendwie und der trotzdem sich da aufzwingt und so. Aber wie das überhaupt funktionieren soll, das haben sie dann nicht gesagt. Weil ich meine, Leute, wie geht das? Leute, man muss einfach Männern beibringen, nicht zu vergewaltigen. Ja, dringend. Es funktioniert immer, genauso wie man auch jedem in der Stadt sagen muss, bitte nicht bei mir einbrechen und die Tür einfach offen lassen. Ja, also ich meine, weißt du, ich finde es ja wunderschön, dass man sich Gedanken macht, Probleme in der Gesellschaft zu lösen. Und dass natürlich Vergewaltigung keine wunderschöne Sache ist, die Menschen genießen, wenn das passiert. Ich verstehe das alles, ich habe Verständnis dafür. Das Problem ist, dass du mit einem aktionistischen Gesetz, was einfach wenig mit der Realität zu tun hat, einfach nur irgendwo einen Teil vom Rechtsstaat zerstören tust und davon abgesehen nichts Positives geschaffen hast. Weder für die Opfer noch für eine zukünftige Verhinderung, für nichts. Es hat einfach keinen Hand und Fuß. Und wenn ich von einer Feministin, glaube ich, größtenteils. Es ist einfach ein Machtinstrument und auch noch quasi wieder den Leuten nochmal zu suggerieren, so dass halt diese Bewegung für Feminismus, diese ganzen Frauenrechtskram halt so unglaublich viel tut, weil ja ansonsten die Gesellschaft so frauenfeindlich ist. Überleg mal diese ganzen Schutzlücken, das Problem ist, weil die alle angrapschen wollen und so. Aber ich meine, weißt du, wir hatten im Bundestag, hatten wir die Debatte darüber, die hatten wir uns ja auch schon angeschaut, wo dann jeder nur irgendwie positiv drüber redet, sagt, wir brauchen das und auf irgendeine Partei das schiebt, warum man das nicht hat. Und danach wird im Bundestag das Gesetz einstimmig verabschiedet. Und da frage ich mich bei der Feministen-Clique so, wir leben in einer frauenfeindlichen Gesellschaft, in einer Rape-Culture. Und du kannst im Bundestag mit einem Gesetz, wo jede Fachperson sagt, es ist Humbug, findest du eine absolute Mehrheit. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Du findest ja, eine absolute Mehrheit. Es reicht ja schon, dass ein paar Fachpersonen das gesagt haben. Also dass da nicht mal zwei, drei Leute irgendwie wenigstens sich davon überzeugen lassen und sagen, nee, ich zweifle das an, ob das sowas bringt oder ob das so eine gute Idee ist oder ob das überhaupt praxisnah ist und deswegen halt dagegen votiert und dass es halt nicht einstimmig wird. Aber es ist einstimmig verabschiedet worden. Ja, also, und ich würde sagen, ich fahre das jetzt mal ab, weil das fängt jetzt ja auch gleich an mit so, hurra, hurra, wir sind alle uns einig und so. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Gesetz zur Verbesserung der sexuellen Selbstbestimmung wird einen Unterschied machen. Wir vollziehen nunmehr einen längst überfälligen Paradigmenwechsel im Strafrecht. Jede sexuelle Handlung gegen den Willen einer Person wird künftig strafbar sein. Nein wird endlich auch Nein heißen. Wir handeln. War das früher erlaubt? Ernsthaft? Ja. War das früher erlaubt? Ja. Ich meine, die Regierung hat allen einfach die gesamte Zeit so einen Laufpass gegeben. Das war, geht ihr nicht raus auf die Straße und seht einfach Vergewaltigungen überall. Ich meine, wo wohnt ihr denn? Ja, also ich kenne das. Es geht auch noch um die sexuelle Nötigung. Es ist ja nicht nur Vergewaltigung. Ja. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptknackpunkt, worum. Also es ist unterschiedlich. Manchmal wird das auch alles vermischt und dann halt irgendwie behauptet, die Leute könnten. Wir hätten sich halt nicht gewehrt und deswegen, das wäre doch unmöglich und so. Und das Hauptproblem ist halt eben, wenn du jetzt irgendwie sagst, dass was passiert, aber halt nichts, das nicht beweisen kannst mit irgendwelchen physischen Sachen, also du keine Verletzung hast oder so, dann steht halt Aussage gegen Aussage. Und dann gibt es normalerweise, versucht man dann halt irgendwie natürlich mit Fragen irgendwie dahinter zu kommen, was jetzt irgendwie passiert ist und alle Leute müssen sich irgendwie äußern dazu und dann guckt man, ob das halt eben sinnig ist und ob es da keine Widersprüche gibt und so oder ob man nicht anders ein oder warum denn bitte schön das Due Process anwenden, wenn man einfach Slut-Shaming schreien kann? Und das ist halt eben auch dieses Ding, warum diese Sache mit dem sich wehren da reingekommen ist, weil natürlich, also davon steht ja nichts im Gesetz, dass man sich wehren muss. Aber das ist natürlich eine berechtigte Frage dann, wenn mir jemand sagt, da hat jemand was gegen meinen Willen gemacht, dass sich das natürlich auch dadurch äußert, normalerweise, dass wenn jemand sowas probiert, dass man sich dann dagegen wehrt. Und nachdem, was der Fischer ja damals geschrieben hat, ist es schon so gewesen, dass halt Gerichte sowas entschieden haben dann, also quasi die Leute freigesprochen haben, wenn das nicht passiert ist, also wenn man sich da nicht irgendwie gewehrt hat. Weil es dann halt in dem Punkt halt nicht ausreichend glaubwürdig ist. Weil das kommt natürlich noch dazu. Die Gerichte haben halt nicht die Aufgabe, so viele Leute wie möglich zu verknacken, auch wenn das die Feministen vielleicht gerne so hätten, sondern die haben halt die Aufgabe herauszufinden, was da passiert ist und die Unschuldigen natürlich auch freizusprechen. Und das ist halt eben der Knackpunkt jetzt, warum diese ganze Sache jetzt unbedingt sein musste und so, weil es steuert halt alles darauf hin, dass man sagt, wir brauchen mehr Verurteilung. Also das ist auch viel, was die halt eben immer sagen. Es geht immer wieder los mit, ja, diese Dunkelziffer, dieses ganze Zeug und so viele Leute, die kommen alle davon. Also wenn die sehen, das sind so und so viele Freisprüche, dann ist das in der Welt der Frauenberatungsstellen bedeutet das dann, das sind Schuldige, die davon kommen. Hör mal, das ist mein ich habe da einen Vorschlag, okay? Lösungsvorschlag Nummer 1 ist, man sperrt einfach beide Leute ein. Du nimmst beide und sperrst sie beide ein. Fertig. Ja. Damit haben wir es. Interessante Idee. Kein Problem, fertig. Ja, also, fertig. Ich möchte hier mein Outcoming haben. Ich bin eine Person der Dunkelziffer und die Annette Kahane, die hat mich angefasst, unsittlich. Und ich will, dass die eingesperrt wird. Hat dich durch eine Videobotschaft berührt. Ja. Zeigen Sie an der Videobotschaft, wo Sie berührt wurden. Aber sie hat niemandem geschadet. Ja. Aus Überzeugung. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass wir uns parteiübergreifend zu dieser grundlegenden Reform des Sexualstrafrechts bekennen. Und das Gesetzgebungsverfahren zeigt, dass eine solche Übereinkunft keine Selbstverständlichkeit war. Heute ist daher auch ein guter Tag für die Zivilgesellschaft. Dieses Gesetz ist auch Ihr Erfolg. Ja, die Zivilgesellschaft mal wieder. Sie kann gegen Hate Speech vorgehen, sie kann solche Gesetze machen. Weil das ist eine Zivilgesellschaft. Und wie wird man Teil davon? Ja, da musst du nach Berlin ziehen und einen anderen Chromosomensatz kriegen und dann musst du noch die richtigen... Also kommt mir zumindest manchmal so vor, als würden die Zivilgesellschaft und diese doch eher kleine Gruppe lauthalsiger Journalisten, Belger und deren Anhang für die Zivilgesellschaft halten. Ja. Also die schreien halt am lautesten. Dass aber Juristen, hier auch, die ja im Bundesrat und Bundestag zahlreich vertreten sind, ein Gesetz abklatschen, was im Endeffekt gegen Grundsätze unserer Rechtsordnung verstößt, nämlich im Zweifel für den Angeklagten und unschuldig, bis die Schuld erwiesen ist. Ja? Dass da jetzt irgendwie ein Ungleichgewicht in so ein Gesetz reinkommt, das an solchen Grundsätzen kratzt, will mir gar nicht gefallen. Ja, noch ist es ja quasi nicht, also steht halt nicht drin, dass man jetzt im Zweifel gegen die Männer dann da irgendwie gehen muss oder so. Das ist halt nur die Hoffnung, die da irgendwie dahinter steht. Dass man jetzt generell diese ganzen Schwellen alle runterschraubt und überall sagt so, ja, gegen den Willen, gegen den Willen, gegen den Willen. Das Problem ist natürlich, dass die Gerichte weiterhin natürlich das irgendwie feststellen müssen, ob da wirklich was gegen den Willen war. Und das lässt sich ja quasi nicht beweisen. Und deswegen ist ja auch das logische nächste Schritt diese Ja-heißt-Ja-Nummer. Dass du dann sagen kannst so, ja, haben sie die denn gefragt, ob die das überhaupt wollte oder so? Oder wenn du dann sagst ja, dann heißt es ja. Und wie war es 5 Minuten später? Haben sie die dann nochmal gefragt? Oder so ein Kram, ne, dass man es halt eben so umdrehen kann. Und dann halt wieder eine Unterlassung daraus machen. Das ist dann wie bei South Park. Da kommt dann morgens auch der PC Principal und sammelt die Consent Forms der vergangenen Nacht ein. Ja, definitiv. Ja. Und die Anne Witzerick und so, die schreiben wir jetzt auch schon alle, dass es jetzt als nächstes um Jahr heißt Jahr geht. Und das wird dann auf jeden Fall auch wieder so beworben werden, dass es heißt, ja, wir haben diese Nein-Heißt-Nein-Änderung gemacht, aber hier, guck mal, immer noch nicht mehr Verurteilung. Das bedeutet, ich frage mich, wann der Mann und die Frau auf der Straße irgendwie mal sagen, haltet euch aus unserem Leben raus. Ja? Weil das war ja eigentlich auch immer so. Das spricht nicht dem Zeitgeist. Der Zeitgeist ist Frau in Gefahr. Wir müssen alles über den Haufen schmeißen. Weil das ist halt auch das, was ich in diversen Gesprächen mit Leuten so aus meinem näheren Umfeld, die aber jetzt nicht so drin sind in Politik und so, teilweise halt auch eigene Kinder haben, Töchter vor allen Dingen. Ne, wenn du denen das erzählst, du kannst denen das alles erzählen und sagen, hier und da, und das ist so und so gekommen und die behaupten, one in five und lauter so ein Zeug mit lauter komischen Sachen. Die gucken dich hinterher an und sagen so, ja, also ich bin dafür, dass Frauen geglaubt wird. Ich bin dafür, dass denen geholfen wird. So, ich bin dafür, die Gesellschaft ist männerdominiert und so weiter und so fort. Alles schon erlebt. Ja, wenn du nicht Feminist bist, bist du pro Vergewaltigung. Auf jeden Fall. Was ist denn bitte schön mit dem Grundsatz, dass Vorbeugung besser ist als Heilung und dass man einfach nicht in eine Situation kommen sollte, in der man vergewaltigt wird, indem man entweder nicht sich ins Delirium trinkt, während man mit Leuten ist und keiner einen kontrollieren kann, oder dass man sich nicht selbst verteidigt. So, also es ist halt auch nicht so, dass du, wenn du dann feiern gehst, dass wenn sich deine Frau abschießt, ja, dann such dir bitte einen besseren Bekanntenkreis oder trink nicht so viel. Lass dich nicht so gehen. Hab ein bisschen selber Agency. Also pass auf dich selber auf. Weil ich kriege nämlich auch eine aufs Maul, wenn ich besoffen in der Stadt Leute anpöbel. Also so, ja. Und das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ideal und so. Und niemand wünscht sich, dass es so ist. Aber Menschen sind halt so. Also es aber außerdem ist ja auch statistisch gesehen so, dass Männer häufiger angegriffen werden von anderen Männern als Frauen zum Beispiel. Okay, ja, Frauen werden vielleicht häufiger vergewaltigt, es wird häufiger berichtet. Ja, aber so der Schaden einfach körperlich, so dass Leute sich da so prügeln und pöbeln auf dem Bahnhof oder auf dem Marktplatz, stehen da halt einfach Männer, die sich dann so anpöbeln. Ja, und da kommen dann auch die gleichen Argumente, wenn du mit zermatschtem Gesicht nach Hause kommst, sagen die Leute auch, warum warst du denn auch in der Diskothek? Da weiß doch jeder, dass man auf die Fresse kriegt. Oder warum bist du denn auch mit deiner Bomberjacke und deinem kahlen Kopf durch das Viertel gelaufen? War doch klar, dass du Ärger kriegst. Das sind im Endeffekt die gleichen Argumentationen, wie sie Frauen zu hören bekommen, wenn man sagt, was hattest du an? Oder warum bist du denn da gewesen? Ja, aber da wird das nicht sein, so dramatisiert. Kann es einfach Polizei sein, dass noch ein bisschen anders ist, wenn die fragen, was hast du an? Das kann alles Mögliche bedeuten. Das kann auch bedeuten, wir müssen nach Zeugen suchen und so. Und deswegen müssen wir natürlich wissen, wie du ausgesehen hast. Leute, ich habe eine Antwort darauf. Okay, Leute. Das Phänomen, was mit Frauen passiert, aber mit Männern, das ist von den Männern her, ist das kulturelle Appropriation der Rape-Culture. Ja? Ja. Also, die nehmen einfach die Rape-Culture und wenden sie auf sich selbst an und das ist schon einfach kulturelle Appropriation. Okay, Rape-Culture hat nur was mit Frauen zu tun. Ja? Und dabei vergessen wir, dass Rape-Culture als Begriff in amerikanischen Gefängnissen daher kommt der Begriff, den haben die Feministinnen sich angeeignet, aber das wollen wir nicht erwähnen. Nein, du hast es auch gerade nicht erwähnt, du hast auch nichts gesagt gerade, ich habe nichts gehört. Genau, Silence Culture. Ja, jedenfalls sagt uns der Mann jetzt mal, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen das war. Habt ihr eine Idee, welche? Bund Deutscher Mädel. Könnte sein, ja. Seit Jahren werben und streiten vor allem Frauen in Opferverbände für diese Reform. Sie haben Ausdauer bewiesen und dieses Gesetzgebungsverfahren mit Kompetenz und vor allem ganz viel Elan begleitet. Sie haben sich angestrengt. Sie haben sich Mühe gegeben. Ja, genau. Sie haben sich Mühe gegeben, ja. Die Leute lassen sich nicht von alleine verleumden, da muss man schon ein bisschen was tun, über Jahre hinweg immer wieder. Meine Fresse, ey. Frau Wiczorek hat sich ständig bemüht. Genau. Voll viele Blogartikel geschrieben und sie hat ziemlich viele Tweets retweetet. Das muss man schon auch mal anerkennen. Das ist nicht so einfach. Also, weißt du, die muss dann aus ihrem Safe Space raus und retweeten und weißt du, das ist schon ganz schön hart. Also, du weißt doch, dass die Frau Wiczorek zwei Männer hat, die ihre Tweets vorfiltern. Jetzt tu doch mal nicht so. Ja, okay. Ja, die Frauenverbände waren stets bemüht, für eine geschlechtergerechte Gesellschaft zu kämpfen. Wir wünschen Ihnen das Beste in Ihrem zukünftigen Aufgabengebiet. Genau. Es hatte sich etwa ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis nochmals in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und die Mitglieder des Deutschen Bundestages gewandt. Die Unterzeichnerinnen haben mit diesem Brief ihrer Forderung nach einer zeitgemäßen und menschenrechtskonformen Weiterentwicklung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung Ausdruck verliehen. Zeitgemäße Weiterentwicklung, was ist das? Menschenrechtskonform, weil das ist ja auch so ein Ding, die sexuelle Selbstbestimmung. Wann habt ihr das erste Mal diesen Begriff gehört? Jetzt. Ja, eben sowas in der Richtung. Also ich halt eben, seitdem diese Debatte jetzt losgegangen ist. Das ist nämlich ein Menschenrecht, was die mal eben erfunden haben. Aha. Um zu sagen, halt eben, das wird alles, ne, wenn Frauen nicht, wenn das nicht genauso läuft, wie sich Frauen das vorstellen, dann ist das ein Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Also ich würde das ja gern so hinnehmen, wenn Frauen irgendetwas, so sämtliche Frauen irgendeinen überlegenen Faktor gegenüber Männern hätten und das eine Entscheidungsfindung erleichtern würde, aber dem ist halt nicht so. Was meinst du jetzt mit überlegenen Faktor? In der Wahrnehmung oder wie? Ja, irgend sowas Angeborenes, keine Ahnung. Irgendwie, die können im Astralraum mit Geistern kommunizieren und irgend so ein Bullshit. Aber das ist doch tatsächlich ein Argument von Feministinnen, was sie oft bringen, dass Frauen mehr spiritueller sind. Ja, nur ist das halt totaler Schwachsinn. Es geht ja einfach darum, dass man sagt, Logik und Mathematik ist was rein Männliches und es ist eine Sprache, die so patriarchal ist und so, und das muss man wegmachen. Das sind auch so Bildungsreformen, die jetzt auch schon längst durchgekommen sind. Aber ja, die Idee, wisst ihr nicht von der feministischen Beobachtung, dass der Grund, warum in der Physik Turbulenz in Flüssigkeiten so schwierig zu beschreiben ist, anhand so einfach nur von der Feministin hergeleitet, der Grund dafür ist, dass Flüssigkeiten eher so eine Sache sind, was Frauen angeht, denn Frauen sekreten so diese Flüssigkeiten und so und Männer werden einfach nur steif und deshalb ist es auch in der Physik so einfach, feste Objekte zu beschreiben, weil das ja Männer sind, die es beschreiben, weil ja Männer in der Physik sind Männer. Ja, ich habe schon gesagt. Vermutung ist sexistisch. Das erinnert mich an die Gletscherforscher. Ja, genau. Das hat auch keine Hühner kochen dürfen, weil sonst der Gletscher kalbt. Also das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist verbrieft seit 2009. Und zwar im Vertrag von Lissabon steht das drin. Artikel 21. Okay. Also das ist auch so eine Sache, die wir Europa zu verdanken haben. Dieser Begriff und dieses Rechtsgut. Ja, und da kommt ja auch diese Istanbul-Konvention her. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber. Ja, und auch der No-Hate-Speech-Kram ist ja im Endeffekt ein Projekt der EU. Also. Ja. Aha. Nein, das ist ein gutmenschliches Projekt. Die meinen es nur gut, okay? Besser Menschen. Gut reicht für diese engelhaften Gestalten einfach nicht mehr. Besser Menschen. Heute wissen wir mit Erfolg, Ihr Engagement hat sich erkennbar gelohnt. Wir werden genau diese Forderung nunmehr umsetzen. Okay, alle waren dagegen, sich um die Menschenrechte zu kümmern. Aber die Frauenverbände haben es endlich hingekriegt, dass die Politiker sich auch mal um die Menschenrechte kümmern. Mann, der beste Freund des Menschen. Ich persönlich habe den zuletzt regen und engen Austausch mit diesen Gruppen im Gesetzgebungsverfahren als sehr konstruktiv und hilfreich empfunden. Ja, das ist, ne? So, die haben mir gesagt, was ich machen soll und ich fand das konstruktiv und hilfreich. Die haben mir die ganzen Schutzlücken gezeigt, die es eigentlich nicht gibt. Wow. Scheiß Kack, ohne Spaß. Guck ihn dir an. Es ist zudem einfach schön, zum Bundesratsgeschäft unmittelbares und hier auch wohlwollendes Feedback zu bekommen. Sie haben mir gesagt, dass es gut ist, dass ich alles genauso mache, wie sie es haben wollen. Geil, ne? Und Anna hat mich sogar mal angelächelt. Ja, und Hallo gesagt, meine Hand genommen. Frau hat mich berührt. Oh. Der Einfluss von Big Vagina ist halt schon relativ groß. Mhm. Ohne Scheiß. Die Politik tut allgemein gut daran, sich auf diese Weise zu vergewissern, auf dem richtigen Pfad zu sein. Wirklich, Politik. Wir wollen das Recht ja nicht an der Praxis vorbei entwickeln. An der Praxis. An der Praxis vorbei entwickeln. Wie soll man das machen? Das heißt, wir passen unser Recht jetzt irgendeinem Schwachsinn an, den jemand anders als Praxis erkannt hat, oder was? Oder? Okay, können wir Steinigung von Ungläubigen wieder einführen? Eben. Wir haben doch jetzt einen höheren Anteil an Muslimen in der Bevölkerung, dann müssen wir das Recht der Praxis anpassen. Ne? Ja, hallo, Demokratie und so. Wenn die Leute in der Türkei die Todesstrafe wieder einführen lassen wollen, dann muss Erdogan sich dem fühlen. Ich meine, der kann ja nichts dagegen sagen. Ich meine, wo wären wir denn da? Ja. Also ich finde generell Unschuldsvermutung gehört aus dem Rechtsstaat verbannt, weil das sexistisch ist. Wir sollten die Todesstrafe wieder einführen, damit sich der Erdogan nicht so schämt, weißt du? Und dann wird das auch mit dem EU-Beitritt leichter. Stimmt. Genau, das ist die Leben nach dem Tod, Selbstbestimmung. Nee, das ist Eurozentrismus, dass wir uns da so querstellen. Das ist im Grunde absolut imperialistisch und rassistisch. Ja, wir sind da elitär. Ja, genau. Lass einfach mal mit der Kirche treffen und mal mit denen klären, welche Handlungsweisen wir in Zukunft illegal machen sollten, damit Gott uns nicht hasst. Ja, ich meine, Leute, man kann nicht einfach so Sachen wie Genitalverstümmelung oder einfach so Genozid an einer Gruppe von Leuten einfach so verneinen oder sagen, so das sei was Schlechtes. Ja, man kennt halt vielleicht nicht die politischen Situation dahinter. Man muss da schon sich wirklich reinsteigern, ja. Genau, Religionsfreiheit und so. Diesem Anspruch werden wir mit dieser Reform jedenfalls gerecht. Auch für den Bundesrat ist heute ein guter Tag. Er hat seinen, wie ich finde, sehr wichtigen Teil zum Gelingen dieser Reform beigetragen. Die Bundesländer haben ihrerseits wieder abgenickt. Sonst nichts. Ja. Habt einen super wichtigen Teil beigetragen, Leute. Aber kommt eigentlich mir das nur immer so vor? Oder ist dieser ganze Sprachrhythmus, den viele von diesen Leuten haben, so ein Kirchenpredigt-Ding? Ja. Ja, vor allem ist es ähnlich inhaltsleer geworden in den letzten 20 Jahren. Also, und seit die GroKo da dran ist, ist es halt noch schlimmer, weil es gibt ja keine Streitdebatten mehr. Es gibt ja nur noch so ein Larifari, Runterrasseln von Allgemeinplätzen. Allgemeinplätzchen backen nennt man das. Stände und Skepsis überwunden und im Rahmen ihrer Möglichkeit auf diese grundlegende Reform gedrungen. Bereits im Februar hat der Bundesrat mit breiter und parteiübergreifender Mehrheit eine Verschärfung des Sexualstrafrechts im Sinne des Grundsatzes Nein heißt Nein gefordert. Lasst uns beten. Eine Verschärfung. Ja, vor allem ist es schon mal gescheitert. Weißt du, es ist schon mal gescheitert. Und dann macht man es eine kurze Zeit später und sagt, das ist jetzt ein großer Erfolg. Du tut das nicht weh in deinem Kackgehirn, Alter. Ohne Spaß. Alles instrumentalisiert. Das ist ja gerade der Gag, ne? Da ist dann mal richtig was passiert, was gegen die Frauen ging. Und dann haben sie es genommen und umgedichtet und instrumentalisiert, um diese Schieflage zu erzeugen. Nein, vor allem, wenn ein Gerichtsbeschluss wirklich eingeführt wird, finde ich, man sollte sich nicht hinstellen und sagen, ja, wir haben das alle zusammen getan und alles ist so schön, sondern sich eher darauf konzentrieren als Ausgleich auf die Kritik von anderen Seiten. Also ja. Das wäre doch also ein guter Ausgleich. Das ist das, was ich eigentlich von dem Bundesrat oder auch von dem Bundestag irgendwo ein Stück weit erwarten möchte als Bürger, dass da nicht diese Kackdurchnickerei, das ist scheiße. Also da wird auch niemand dort in der Sitzung die tatsächliche Kritik beim Namen nennen. Oder, Chris? Bin ich da falsch? Nee, ich meine, wir hatten uns das ja quasi, also ich habe es mir auch komplett angeguckt und also jetzt von der Bundestagsdebatte und das Heftigste daran waren ja diese Sachen mit dieser Straftaten aus Gruppen heraus Sache, die sie da einführen wollten. Die ist ja auch nicht einstimmig durchgegangen. Das hatten sie ja auch extra in zwei Entscheidungen aufgesplittet, damit sie ja nicht gegen beides dann abstimmen müssen. Und da haben sie sich ja unglaublich aufgeregt, dass das ja ganz schlimme Konsequenzen hätte. Und das Witzige war, dass dann die Künast und lauter so Leute dann angekommen sind mit Beispielen wie, ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Sohn steht irgendwo und da sind irgendwelche anderen Leute und die brechen irgendwo ein. So, und dann kriegt Ihr Sohn eine Strafe wegen gemeinschaftlich begangenem Einbruch. So Bullshit haben sie sich da aus den Pfoten gesogen und es als rassistisch bezeichnet. Diese Änderungen mit den Gruppenstraftaten, weil das war natürlich auch eine Reaktion jetzt auf diese Gruppengeschichten in der Silvesternacht. Und die Silvesternacht, das war halt Polizeiversagen, nicht genügend Polizei da sein. Also geltendes Recht durchsetzen. Das bringt dir nichts, auch wenn du Todesstrafe für zwei Generationen auf Vergewaltigung hast, wenn da kein Kack-Polizist ist, der das Gesetz durchsetzen kann. Es ist einfach keine Ahnung. Ja, deshalb sollten wir einfach allen Leuten so einen kleinen explosiven Chip einbauen lassen. Ja genau. Das, ich finde das eine gute Idee. Wir sollten die Leute chippen. Und wir müssen Mutterliebe verbinden. Das tut es nämlich das Patriarchat aufbauen. Ja. Vorliegenden Referentenentwurf der Bundesregierung haben wir in unserer Entschließung als Schritt in die richtige Richtung begrüßt, zugleich aber auf die Unzulänglichkeiten des von der Bundesregierung gewählten Ansatzes hingewiesen. Im Mai konnten wir dann zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auch formell Stellung nehmen. In der Sache haben die Ausschüsse und das Plenum sehr umfassend von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Neben einer Kritik im Detail haben wir unsere grundsätzlichen Bedenken an der defizitären Struktur des Gesetzentwurfs aufrechterhalten und die Bundesregierung gebeten zu prüfen, ob schon in diesem Gesetzgebungsverfahren ein Paradigmenwechsel vollzogen werden kann. Also das, wovon er da redet, ist der erste Maßentwurf. Was ich ganz interessant finde, ist die Formulierung, dass wir uns jetzt auf dem richtigen Weg befinden. Wo waren wir denn davor? Ja, nicht mit dem, was jetzt durchgekommen ist. Das ist ja quasi die Sache, die sie dann quasi mit dieser Light-Version, die Heiko Maas halt eben auf den Tisch geknallt hatte, da hatten sie sich damals im Bundestag auch alle drüber aufgeregt, dass die ja noch nicht weit genug gehen würde. Und dieser Heini da, dieser Gutsohn oder wie der hieß da von der Republika, der dem Fischer diese Frage gestellt hatte, der hat das ja auch wieder runtergebetet, dass das ja ein Entwurf gewesen wäre, der nicht weit genug geht. Und der Kommentator damals bei Phoenix von der Debatte im Bundestag hat auch gesagt, Heiko Maas hatte einen Entwurf vorgelegt, der nicht weit genug ging. So als wäre das eine Tatsache, wie der Himmel ist blau und dieser Entwurf ging nicht weit genug. Und auch wir haben Gehör gefunden. Es spricht für das Verfahren, dass hier unterschiedliche Akteure in sehr verschiedenen Rollen die Voraussetzungen für eine so grundlegende Reform des Sexualstrafrechts geschaffen haben. Die sich nun bietende Chance nehmen wir gemeinsam und auch gerne wahr. Wir lassen zudem erkennen, dass sich ein solcher Einsatz aus Überzeugung lohnt. Vielen Dank. Aus Überzeugung. Ja, mein Arsch, Alter, ohne Spaß. Ja, aus Überzeugung werden doch irgendwie alle Sachen gemacht. Ich meine, warum solltest du etwas tun, wovon du nicht überzeugt bist? Endlich haben wir unsere Nürnberger Gesetze. Viele Leute haben jahrelang dafür gerungen, dass wir den Juden endlich verbieten, Besitz zu haben und deutscher Staatsbürger zu sein. Ja, wirklich, jetzt diese Rede ist einfach so inhaltsleer. Die könnte man eigentlich vor irgendwie verschiedenste geschichtliche Situationen packen. So, bevor die Französische Revolution anfing oder die Oktoberrevolution in Russland. So einfach, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das ist alles. Ja, weil viele Leute haben dran gearbeitet. Und ja, wir machen das, weil wir es mit Kritik auseinandergesetzt haben und abgetan haben als, keine Ahnung, Populismus und cause reasons, cause make cuck great again. Keine Ahnung, das ist auch irgendwo schwach von mir, wenn ich ihn einfach nur beleidige, aber ich frage mich, was ist los mit dem Typen? Wenn er abends ins Bett geht, schläft er ein und denkt sich, ja, mit meinem Leben was Gutes gemacht, ich tue einen Rechtsstaat aushöhlen. Keine Ahnung. Sieht er das? Macht er das, weil er jemandem gefallen schuldig ist? Ist ein Überzeugungstäter? Oder was ist mit dem Menschen falsch im Kopf? Weißt du? Das ist einer von den Grünen aus Hamburg. Ich weiß nicht, was bei ihm im Kopf falsch ist, aber ich kann auch nicht darüber urteilen oder darüber reden. Aber was ich tun kann, ist nämlich sagen, dass für eine Generation, für Leute, die diesen Spruch never forget wegen dem Holocaust so eingebrannt bekommen haben und ihn auf jeden Fall zumindest kennen, ja, haben die den einfach komplett falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass man sich nie wieder gegen irgendwie so Massenmord, also nie wieder für Massenmord entscheiden sollte, sondern dass man nicht einmal eine Richtung einschlägt, die populistisch ist. Und das ist halt das Ding. Es ist schon wieder, wirklich, man kann das in sämtliche verschiedene historische Situationen packen, diese Rede und die funktioniert. Die ist so neutral und ja, es sagt nichts aus. Du könntest es in verschiedene grausame historische Kontexte setzen und du könntest damit Nürnberger Gesetze abkanzeln, weißt du? Und ich weiß nicht, es ist Beamtensprache, Gehirn-AFK-Tum. Ja, ich halte das für eine Predigt und diese ganzen Worte sind da ja auch drin, Überzeugung dies, Überzeugung das und wie war dieses andere, was zu Anfang sagt da auch noch irgendwie. Wenn die meinen, dass sie niemals vergessen sollten, dann vergessen sie aber ziemlich viel. Ja, okay, dann machen wir gleich weiter mit der Rede von dem anderen, das ist ein ziemlich guter Typ. Vielen Dank, Herr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 7. Juli 2016 hat der Deutsche Bundestag einen Beschluss gefasst, der das deutsche Sexualstrafrecht grundlegend ändert. Wir haben auch an dieser Stelle schon intensiv darüber diskutiert, insbesondere über die Inhalte. Deswegen möchte ich hier insbesondere auf Kritik eingehen, die geäußert worden ist, insbesondere im Zusammenhang mit der sogenannten Nein-heißt-Nein-Lösung. Ich will gar nicht verhehlen, dass der Paradigmenwechsel, und Sie haben das völlig zu Recht so klassifiziert, lieber Herr Steffens, der mit dieser Reform des Sexualstrafrechts vollzogen wird, durchaus auch für einiges Unbehagen sorgt und vor allem bei der strafrechtlichen Praxis auf Kritik gestoßen ist. So sind zum Beispiel Befürchtungen laut geworden, dass sich die bestehenden Beweisprobleme bei Aussage gegen Aussagekonstellation noch weiter verschärfen könnten. Womöglich geben wir den Opfern von Sexualstraftaten mit dieser Reform dann nur Steine statt Brot, wenn einerseits zwar schon ein Nein für die Strafbarkeit ausreichen soll, die Taten aber letzten Endes dann nicht bewiesen werden können. Ja, klingt eigentlich erstmal vernünftig. Aber das ist halt eben auch das Ding, was die alle wissen. Und deswegen wird es ja auch noch nicht reichen. Das ist halt so eine Initiative, wo sie sich hinstellen und sagen, wir müssen Kriminalität verbieten. Denke ich mir, ja, gut. Also du kannst Gesetze auferlegen, aber wenn du es nicht nachweisen kannst und es immer schwammiger definierst, also du verhinderst damit nichts. Du kannst danach den Täter bestrafen, aber du kannst das Opfer nicht schützen. Das müssen die Leute verstehen, das ist leider so, dass man das Opfer nicht tatsächlich schützen kann. Es geht darum, den Täter durch eine Strafe so weit zu bringen, dass er das im Idealfall nicht mehr macht. Darum handelt sich das Gesetz, nicht um keine Ahnung, dich in Watte einzubauschen und dass dir niemals was passieren wird. Das ist leider nicht möglich. Es wäre möglich mit einem Chip im Kopf. Ja, aber keine Ahnung. Es ist das Problem ist, wie ich das wirklich schon vor ein paar Tagen festgestellt habe, ist, es sind einfach zu große Menschenmengen. Es sind einfach zu viele Leute auf engstem Raum versammelt. Man könnte argumentieren und sagen, dass die Chance auf solche Vergewaltigungen geringer ist, wenn eine geringere Anzahl an Menschen auf engem Raum zusammen sind. Also wenn die Dichte an der Bevölkerung einfach geringer ist. Ja, die Feministen aber behaupten ja auch, dass ja die Mehrzahl der Vergewaltigungen, aber natürlich nach deren Definition Vergewaltigungen in Beziehungen stattfindet. Oder unter Leuten, die sich kennen. Ja. Ich hätte dazu ein Beispiel aus China. In China hat man seit 5000 Jahren die Todesstrafe. Todesstrafe hat dort bisher nicht unbedingt dazu geführt, dass Mord nicht mehr stattfindet, also dass dann Mörder komplett abgeschreckt werden. Man hat allerdings eine extrem hohe Aufklärungsrate, wenn es um Mord geht, was sozusagen an Mord über Motive wie, keine Ahnung, wo es an Geld kommen oder sowas, hat man damit extrem zurückgedrängt und passiert einfach nicht mehr so wirklich. Das Einzige, was du aber nicht tatsächlich unter Kontrolle bringen kannst, obwohl du ein autoritäres Regime hast, ist einfach so ein Passion-Killing. Also eine Straftat aus einem Urinstinkt von den Menschen heraus. Ob das jetzt Vergewaltigung oder Mord ist, das kriegst du aus der Natur des Menschen einfach nicht raus. Egal wie autoritär dein Staat gerne sein möchte, egal wie stark du die Überwachung hochsetzen tust, du bekommst es nicht hin. Du würdest es hinbekommen, wenn ein dämlicher Terminator rumläuft und jedes deiner Elektrogeräte angezapft wird und dann ein Kackroboter in das Haus reinkommt und dich dann davon abhält. Aber das war es auch schon. Also was, ja. Ja, wenn jemand etwas tun will, dann müssen dafür eigentlich nur zwei Faktoren gegeben sein. Er muss in der Lage sein, es zu tun, und er muss es wollen, und fertig. Ja, und der Witz ist noch, gerade bei Vergewaltigung, also 90% der Vergewaltiger sind Triebtäter. Die wissen ganz genau, dass sie dem Opfer schaden. Und die machen das auch wieder, und die machen das auch nach Strafzeit im Gefängnis wieder. Keine Ahnung, ob da Nein heißt, Nein hilft, also wie das helfen soll. Aber ja, mach weiter. Diese Bedenken sollten wir ernst nehmen und nicht leichtfertig beiseite schieben. Immerhin ist es am Ende die strafrechtliche Praxis, die das Gesetz tagtäglich anwenden und die Reform sozusagen mit Leben erfüllen muss. Und trotzdem meine ich, dass es im Interesse des Opferschutzes die richtige Entscheidung ist, eine weitreichende und vor allem klare Regelung zu treffen, die die sexuelle Selbstbestimmung dort verortet, wo sie hingehört, nämlich im Zentrum des neuen Sexualstrafrechts. Ja, und damit hat er mich dann wieder verloren mit den Sachen davor. Ne? Also, als ich das anfangs gehört hatte, dachte ich schon so, jetzt kommt wenigstens was Vernünftiges, irgendwie ein Einspruch oder so. Aber es ist halt wieder nur so ein, ja, wir wiederholen das mal, was die Leute sagen, was das Problem ist. Und dann sagen wir, aber es ist ja egal, weil jetzt ist es erstmal so. Und er sagt ja auch schon quasi, dass es halt um den Opferschutz geht, und das Opfer ist natürlich in dem Fall die Person, die jemand anders beschuldigt, ist das Opfer, deren Meinung nach. Also wo zum Beispiel der Fischer auf der Republika ja immer vom vermeintlichen Opfer gesprochen hat und vom vermeintlichen Täter und nicht vom Opfer und vom Täter, so wie die ganzen anderen Leute immer. Das ist auch schon ein wichtiger Unterschied. Das ist ja eben das Ding. Es geht nicht darum, den Täter hinter Gittern zu schmeißen oder so im Strafprozess. Dann könnten wir uns das auch alles sparen. Dann könnte man auch einfach sagen, du zeigst jemanden an und dann sperren wir den ein und fertig. Es ist einfach so ein logistisches Problem, okay? Denn es sind einfach so viele Leute, dass man müsste ja eigentlich eine stärkere Überwachung von Leuten, wie ihr ja gerade selbst gesagt habt, einführen, damit man wirklich dafür sorgt, dass man zumindest eine Chance hat, die Sachen zusammenzusammeln, so die Daten zu erfassen, geschweige denn überhaupt irgendwie jemanden dahin zu schicken, dass die Person auch rechtzeitig ankommt, um da sich einzumischen und so den Schaden zu verhindern. Ja, und ich rechne da auch schon lange mit, dass, wenn sowas mal kommen sollte, wie in dem Roman 1984, dass jeder so einen Teleschirm in seinem Zimmer hat, der alles sehen kann, dann garantiert mit so einer Begründung, von wegen so, ja, eure Familie ist ja so ein großes Risiko und die Leute, mit denen ihr zusammenlebt, das sind ja alles Vergewaltiger, die verstehen das ja alles nicht, die waren ja nicht in unserem super Lager hier und die Männer sowieso und die toxische Maskulinität und so ein Kram und ja, wie wollen wir das denn hinterher beweisen und so können wir das ja dann schon beweisen, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, da haben wir eine schöne Videoaufzeichnung davon, also müssen wir hier schön das immer filmen, was ihr in eurem Schlafzimmer macht. Ja, und eben genau, wenn man schon so weit geht, warum dann nicht sozusagen noch einen Schritt weiter hingehen und einfach sagen, so wir regeln jetzt einfach sämtliche Entscheidungen, wir überlassen alles einem einzigen Parteichef, das wäre dann der große Bruder und dann passt es schon. Ja, so, ja genau, wir sind uns alle mal wieder einig. Ja. Ja. Und das Zentralkomitee der Frauenverbände, die keiner gewählt hat, die super tolle Zivilgesellschaft. Die Strafbarkeit darf nicht von zusätzlichen Umständen oder sogar dem Einsatz von Nötigungsmitteln abhängen, denn das Opfer ist letztlich schon dann verletzt, wenn sich der Täter schlicht über dessen Willen hinwegsetzt. Außerdem bin ich zuversichtlich, Moment, dass unsere Gericht... Warte mal. Das Opfer ist schon dann verletzt, wenn der Täter sich über deren Willen hinwegsetzt. Ja, das meinen die da, ja. Ja, okay, die Idee von Konsens wird ja hier eigentlich suggestiert. Okay, das verstehe ich. Aber noch das geht schon in die Richtung davon, dass Beleidigungen gegeben werden und nicht angenommen werden. Ja, aber die reden nämlich hier nicht immer von Vergewaltigung. Also die reden hier nicht von, ich stecke irgendwas der Frau irgendwo rein oder so. Ja, nicht zwangsläufig. Die meinen halt teilweise auch irgendwelche Berührungen, die aus allen möglichen Gründen, also wir sehen uns das ja gleich an, was da jetzt in diesem Gesetz drin steht, aber um das halt schon mal vorwegzunehmen. Ja, in diesem Beschluss stand ja auch so drin, dass das Antanzen oder Ansprechen von Frauen, wenn die Frauen das nicht wollen, auch dann nicht mehr legal sein soll. Denken wir auch so, wie sollen Leute sich da irgendwie weiter treffen? Ja, genau, alles, was nicht über den, was die nicht wollen. Und dazu hat der Fischer ja damals halt auch gesagt, dass das halt nicht geht, sowas zu machen. Das lässt sich nicht durchsetzen, weil wer will das sagen? Wer da, ne, er sagt ja doch irgendwie, wie die Verjährungsfristen da irgendwie sind. Ja, aber gut, warte mal, bevor wir jetzt weitermachen, bis jetzt sind ja beide Ansprachen relativ neutral und das ist auch in dem Sinne positiv, weil man ja nicht wie in den Gesetzesbeschlüssen da jetzt so ein starkes Frauen sind die Opfer und der Rest sind immer Täter hat. Ja, das doch, ist ja genau bis jetzt sehen neutral. Das, weil, ich meine, du hast es doch gehört, es ist von Frauenverbänden und Opferverbänden gefordert worden. Ja, aber bis jetzt halt... Das steht natürlich nicht drin, wenn der Mann die Frau, da steht da nicht drin. Aber genau. Das, so wird es im Endeffekt laufen. Ja, mal schauen, ob die das so irgendwie noch so formulieren. Ich hoffe nicht, aber ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre nicht schon doof, wenn die das machen würden. Ich meine, dann müssen sie erstmal das vertreten, dass sie das so sagen. Und es ist viel besser, wenn sie es einfach neutral halten, aber dann hinterher sich darauf verlassen, dass die Leute das dann nur so anwenden. Und so wird es auch laufen. Also du kannst mir nicht erzählen, dass da irgendwer dann losrennen wird und sagen wird, so, da hat mich eine Frau angefasst. Und ich wollte das nicht und die hat sich über meinen Willen hinweggesetzt. Im Leben. Das ist noch ein anderes Problem. Selbst wenn dieses Gesetz wirklich so erlassen werden wird, die können da beschließen, was sie wollen. Das heißt nicht, dass die Leute, dass sich die Bürger in den kleinen Städten da auch wirklich da was mitbekommen davon. Das ist durch auf jeden Fall jetzt. Ne? Also diese Bundesratssache ist halt die letzte Hürde eigentlich. Ja. Also nicht, wenn, selbst wenn, brauchst du nicht mehr sagen, das ist jetzt, das ist gegessen. Also. Ja, nur halt wirklich dazu kommt halt, dass die Leute dann selbst nicht mal den Gesetzesbeschluss kennen. Das ist ja nicht so, dass wir in Deutschland ein großes schwarzes Brett haben, wo jeder dran vorbeikommt und schaut, was denn neu beschlossen wurde. Ja, doch, das haben wir schon im Endeffekt, nur da kümmert sich halt kein Schwein wirklich drum, außer die Juristen halt. Ja klar, es gibt den Bundesanzeiger, in dem Gesetze veröffentlicht werden. Also das ja, gibt es okay, schon. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist so wie die, wenn du umziehst, hast du ja eine Ummeldung. Die meisten Leute wissen nicht, dass das ja eigentlich unter Strafe steht, wenn du dich nicht innerhalb von einer Woche, war es glaube ich, ummeldest. Und im Grunde sind aber die Behörden einfach schon glücklich, wenn du dich 5 Monate später noch meldest. Aber die meisten Leute wissen es halt auch einfach nicht. Dass, eben. Ja. Und schon wieder ist das Problem der Logistik. Einfach sind zu viele Leute und nicht jeder wird es mitbekommen und es wird sowieso zu weiteren Problemen kommen. Die können da beschließen, was sie wollen. Das ist ja, aber Ignoranz des Rechts schützt halt nicht vor dem Recht. Das ist halt die Sache. Das ist vollkommen egal, ob du das weißt oder nicht, dass das nicht erlaubt ist. Spielt ja, nur, ich meine damit, dass die Frauen dann, die das Gesetz nicht kennen, ach, dass die das dann nicht auch wissen, das ja. nicht darauf, darauf aufspielen werden. Weißt du, ja. Das meine ich. Das ist eher was Positives daran. Man wird es immer wieder geben, wo irgendwelche Leute aus irgendwelchen Gründen dann eine Anklage irgendjemanden beschuldigen. Ja, und ohne jetzt genau zu wissen, was die Konsequenzen des Ganzen sind oder wie das irgendwie auszusehen hat und so. Ja, ich denke auch, es bedarf einfach nur eines größeren Präzedenzfalles oder mehrere Präzedenzfälle, so hier und da, und dann passt es schon. Es gibt da ja auch genug Sachen schon von irgendwelchen Polizeileuten, die halt eben sagen, dass ganz viele Fälle, denen sie danach gehen, sich ziemlich schnell halt als falsch auch herausstellen, schon von der Polizeiarbeit alleine. Da gab es ja heute auch passend zu unserem Stream die Nachricht, dass die Frau, die den Herrn Kachelmann der Vergewaltigung bezichtigt hat, zu 7.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden ist. Weil er sie halt zivilrechtlich belangt hat für die Schäden. Das 7.000 ist nicht viel, aber immerhin. Ja, das muss man ja auch immer aufschlüsseln. Das war ja auch die Sache bei dieser Gina-Lisa-Nummer, wo die Leute dann verglichen haben, wie groß die Strafe für sie war und verglichen haben, wie groß die Strafe für diesen mit diesem Partys oder wie der hieß, dieser Typ, der halt dieses Video veröffentlicht hat, war. Das war halt kleiner, aber diese Strafe ist ja immer in Tagessätzen und richtet sich am Gehalt aus. Wenn sie natürlich viel mehr Gehalt kriegt als er und ihr Tagessatz einfach viel teurer ist, dann ist es natürlich auch klar, dass bei ihr eine größere Summe rauskommt. Das bedeutet, aber das ist auch richtig so, keine Ahnung. Also wenn das muss ich nach dem Gehalt rechnen. Das kann nicht sein, wenn du eine Million verdienst und dann sagst, oh, 7.000 Euro, ha! Ja eben, das ist eine richtig Idee. Ja. Das ist eine super Sache. Also genauso muss das auch laufen. Aber das ist halt der so ein bisschen das Problem. Und das wurde ja auch teilweise halt eben auch von Frau Wiczorek und so dann so hingedreht. Ne? Hier, guck mal. Dieser Betrag ist kleiner als dieser Betrag. Und Staatsanwaltschaften, wie das bislang noch bei jeder Reform gewesen ist, trotz aller denkbaren Anfangsschwierigkeiten am Ende sachgerechte Lösung finden wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch auf einen kleineren, nicht unbedeutenden Aspekt zu sprechen kommen. Spätestens mit den Vorfällen in der Silvesternacht von Köln ist klar geworden, dass wir nicht nur Vergewaltigungs- und Missbrauchsopfer in den Blick nehmen dürfen, sondern auch an die Opfer von sexuellen Übergriffen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle denken müssen. Erheblichkeitsschwelle ist dieses Ding, was sich daraus ergibt, dass es ja bisher eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe gab für diesen Paragraph 177 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Mhm. Das war halt eben der Grund, warum so Sachen wie, da hat mich einer berührt oder so, halt nicht bestraft worden sind, weil man da halt nicht sagen kann, das ist jetzt eine sexuelle Nötigung mit einem Jahr Freiheitsstrafe. Und das ist diese Erheblichkeitsschwelle, von der er geredet hat. Und ich spreche hier in erster Linie von den sogenannten Krapscher-Fällen. Immer wieder werden vor allem Frauen durch unerwünschte Griffe in den Intimbereich massiv belästigt und auch dadurch werden die sexuelle Selbstbestimmung und die Intimsphäre der Opfer mitunter schwerwiegend verletzt. Das erwähnt genau von Frauen als Opfer. Ja. Das ist genau das Ding, wo halt eben er jetzt ein bisschen unehrlich gewesen ist, weil nämlich der Fischer gesagt hat, dass also jetzt diese Griffe in den intimen Bereich, die erfüllen dann halt schon wieder diese Erheblichkeit. Also wenn ich jemanden da irgendwie hingreife, dann ist das schon wieder ausreichende sexuelle Handlung halt eben in diesem Fall. Und okay, werden jetzt Stripclubs geschlossen? Ja, da darfst du den Frauen noch nicht in den Schritt fassen. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn du in der... Das also, wolltest du nicht ausprobieren. Nicht den Frauen. Nein, es gibt auch dann solche Darkrooms, bei denen man da eine Frau dafür bezahlen kann, dass sie das bei einem macht. Ja, aber es ist trotzdem so. Das ist ja dann dadurch, dass da Geld den Besitzer wechselt, ist das ja Consent gegeben. Mhm, okay. Wobei das interessant ist, dass ja in Stripclubs für Frauen man das regelmäßig nicht durchsetzen kann, dass die strippende Person nicht angefasst wird. Das ist ja noch das Lustigste. Also keine Ahnung. Gehst du einfach in Darkroom, sagst in regelmäßigen Abständen nein, ne? Und dann holst du die Bullen. Ja, ja eben, das meine ich ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall falsch. Also der Fischer hat halt gesagt, dass die Sachen, die er da gelesen hat, ich hatte mir diesen Polizeibericht da auch komplett durchgelesen, dass das alles halt unter gängiges Recht gefallen ist und nicht unter diese Erheblichkeitsgrenze war. Also wie die Leute da bedrängt haben und da irgendwo angefasst haben, das ist dann halt eben nicht das, wovon er jetzt redet, irgendwelche Grapscherei. Das, was die Leute mit Grapscherei meinen, sind so Sachen wie, da hat mich irgendwo mal einer irgendwie berührt auf dem Arsch oder so. Deswegen sind ja für die Silvesternacht in Köln auch 2 Leute zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Weiß ja gar nicht, was die Leute wollen. Ne? Genau, nach dem alten Gesetz und nicht. Und nach dem neuen wär das genauso gelaufen. Ne? Weil ja, sie haben ja außer den Zweien ja auch, glaube ich, nicht wirklich jemanden vor Gericht gestellt. Ja, und was diese Sachen angeht, die unterhalb der Erheblichkeit sind, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch irgendwo schon mal angepackt wurde von irgendwelchen Leuten, aber halt eben immer von irgendwelchen Homosexuellen, die das nicht so ganz kapiert haben, dass ich nicht an ihnen interessiert bin. Und das wäre mir nie eingefallen, da jetzt irgendwie loszurennen und zu sagen, hier, Herr Polizist, Sie müssen den jetzt einkerkern für ein halbes Jahr oder so, weil der hat mir einen Arsch gepackt. Ja, wirklich, wie soll das funktionieren? Selbst so okay, mal angenommen, du wirst berührt da, wo du nicht berührt werden wolltest. Und dabei ist auch vielleicht die Absicht irgendwie zweitrangig. Das kann. Was ist, wenn du aus Versehen beim Vorübergehen bei einer wenn eine Frau so an die Schulter anfasst, um an ihr so vorbeizugehen oder so, weil sie im Weg steht, ja? Kann die dann einfach aufschreien und sagen, so, ich wollte da nicht berührt werden und so, und das ist Belästigung und so. Mit der Schulter wird es wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil es muss ja schon sexuell sein, dieses Berühren. Ja, aber was ist, wenn das Opfer dann entscheidet, dass das für sie sexuell ist? Ja, da gab es doch erst vor kurzem diesen Fall, wo die Frau behauptet hat, der Typ hätte sie sexuell belästigt, und wo man dann auf den Videos, ich glaube in der U-Bahn war das, oder auf dem Bahnhof oder so, wo man im Video einfach nur sieht, dass er an ihr vorbeigeht und sie im höchsten Fall irgendwie leicht anrempelt aus Versehen. Ja. Und dafür ist ein Verfahren gestartet worden. Das ist unsagbar. Meine Frau, die wurde im Dezember, war sie in Stuttgart beim Bahnhof, und da war ein Nordafrikaner, halt Maghreb-Staaten, und er stand am Bahnhof und hat sich öffentlich einen runtergeholt. Und dann hat er sich in ihre Richtung gedreht und hat sie angestarrt. Und sie ist dann einfach weitergelaufen und ist auf die Bahn gegangen und meinte dann, ich habe doch keinen Bock, jetzt eine Stunde mit einem Polizisten zu unterhalten, um irgendeinen Kack auszufüllen, damit ja, der eh nicht gefunden wird. Ja. Also, weißt du. Ja, selbst wenn man die Leute dann findet, ich meine, auf der anderen Seite, wem ist jetzt da wirklich was passiert, und vor allen Dingen, wer hat da auf lange Sicht, wer ist eigentlich, also wem geht es eigentlich schlechter? Irgend so ein Typen, der sich im Bahnhof einen runterholt, weil er so verwirrt ist im Schädel? Ja. Oder deiner Frau, die einfach ihres Weges geht und dann eine Geschichte mehr zu erzählen hat. Ja. Und so ging es mir halt mit diesen Sachen da irgendwo auch, ne, wo da irgendwelche Leute das nicht gereiht haben, dass ich nicht halt interessiert bin. Und was ist, wenn sich ein Typ öffentlich einen runterholt und dann kommt jemand hin und macht mit und der Typ dann aufschreit und sagt, das ist sexuelle Belästigung? Ich wollte ja nicht angefasst werden. Du hast mich nicht gefragt, ob ich mir auch einen runterholen darf. Auch nicht total irgendwie asozial, den öffentlich Masturbierenden da irgendwie zu schämen? Oder ist das eine sexuelle Selbstbestimmung? Genau, denke mal, eine sexuelle Selbstbestimmung, wenn er sich da einfach einen runterholen will. Ich vielleicht meine, kann der woanders nicht. Der muss also halt auf den Bahnhof. Da gibt es vielleicht auch was. Ja, keine Ahnung. Herr Lonely Boar fragt auch noch, und was ist, wenn man Humongous heißt? Das ja, oder Dick Assman. Ich meine, im antiken Rom gab es auch eine Aktivistengruppe, die haben sich immer in der Öffentlichkeit einen runtergeholt, weil sie meinten, dass die Menschen natürliche Wesen sind und dass es zur Natürlichkeit des Menschen gehört und dass man sich nicht schämen soll für das, was man ist. Also es war im antiken Rom, war das eine Aktivistengruppe. Ja, aber ich meine, wenn du nicht ganz so weit zurückguckst, da so hier die Hippies, Love and Peace, da war das ja auch total in, ich erinnere an dieses Berliner Kommune-Foto, wo sie alle nackt an der Wand stehen und die ganzen Geschichten. Also da war das noch ganz anders. Ne? Komisch, obwohl das eigentlich die ideologischen Kinder der 68er sind, haben sie diesen befreite Sexualität-Kram gründlich missverstanden. Ja. Also es ist schon komisch, wenn man über den Zusammenhang nachdenkt. Wie die einen haben diese ganzen sexuellen Normen wirklich aufgebrochen und haben gesagt, scheiß drauf, ja? Und haben jeder schläft mit jedem und bla bla, den ganzen Kram gelebt, sind aber dann, als sie älter wurden, draufgekommen, dass das so nicht funktioniert. Ich bin gespannt, was den Millennials zustößt, wenn sie mal erwachsen sind. Also die sind noch spießiger, als es die 68er jetzt sind. Ja? Das wird wahrscheinlich scheußlich, wenn die mal alt sind. Kriegen wir hier wieder Adolf Nazi. Du, ja, wie gesagt, ich freue mich schon darauf, dass alle meine Tweets archiviert werden und abgespeichert werden und ja, dann ich einfach vor Gericht lande wegen den Gamergate-Prozessen und so, weißt du. Da sehen wir uns vor Gericht, Leute. Moment mal, das ist aber eine andere Zeitlinie. Meine Zeitlinie zeigt mir immer noch das Weltraumaffendenkmal 2025. Ja, das kommt Rettung später, das kommt 2030. Ach so. So, zuerst das Denkmal, dann das Gerichtsverfahren. Ich meine, das ist genau wie mit den Nazis eigentlich. Wow. Oh Mann, Godwin's Law. Das, wenn eine Diskussion lang genug dauert, man auf jeden Fall wieder auf Nazis rauskommt. Ja, das ist deutsches Kulturgut, weißt du? Das geht was mit Hitler? Apropos Hitler, was sagt der CDU-Mann denn weiter so? Der ist von der CDU? Echt? Ja. Ich dachte, das ist Jan-Josef Liefers. Nein, das ist irgendwie Barlow oder so, wie der heißt. Ja, Chris. Oh, Chris ist gerade, AFK, ja dann. Und Chris ist vom Stuhl gefallen. Ja, ich meine, das hat er jetzt aber gemacht, so ohne vorher ein Formular einzureichen. Das ist jetzt, das können wir jetzt einmal durchgehen lassen, aber sonst bitte halt nicht nochmal machen. Lonely Boar sagt Weltraum-Nazis. Ja, wir suchen Lebensraum auf dem Mars. Ja. Nein, Quatsch. Eine großplanetarische Lösung. Ja. Oh Gott. Ich werde erstmal Bundesrat, wie der Typ hier in dem Video. Bundesrat. The Federal Rodent. Aber ich krieg's einfach immer noch nicht in meinen Schädel rein und ich weiß, ich wiederhole mich da, aber du hast an Köln, an Silvester zu wenig Polizisten dastehen und deswegen brauchen wir ein Gesetz, was eine Lücke abdeckt, die vorher schon abgedeckt war und jetzt fühlen wir uns sicherer. Du, das also, Problem war an Köln nicht einmal zwangsläufig, dass da zu wenig Polizisten waren, sondern auch nicht der Chaos, der da war, sondern dass die Zellen auch einfach entweder zu weit weg waren oder einfach voll waren. Ich meine, die Stadt ist nicht darauf ausgelegt, mit so einem Megablock als Gefängnis mitten in der Stadt zu haben. Das haben wir irgendwie nicht nötig gehabt. Und deshalb sind da auch so ganz große Sachen wie das bei Köln halt einfach nicht vorkalkuliert gewesen. Ich meine, das hat auch einen Grund. Es gibt doch garantiert Pläne dafür, was, wie, wo Leute eingekarzert werden, falls die Revolution kommt. Gibt's hör mal, wenn jetzt Notfallpläne, welche Stadien oder Konzerthallen dafür genutzt werden. Komm schon, wenn jetzt mitten auf dem Marktplatz Leute anfangen, so ein Massengangbang zu betreiben, okay? So einfach so pervers und so perfide wie möglich, weißt du, sämtliche Sitten brechen, einfach Tiere und Menschen und Kinder und Frauen und alte Menschen und Schwester und Bruder und was weiß ich alles, ja. Und alles sogar mit Vergewaltigung, weißt du, niemand hat es gewollt, aber alle sind hingekommen, ja. Beschreibst du ein Bild von Bräugel, oder? Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich von dem da vergewaltigt werden. Ja, aber glaubst du wirklich, dass dann so es genug Zellen geben wird und genug Prozesse geben wird für alle Leute? Ich bezweifle das sehr stark. Also, das ist wirklich einfach so eine Frage. In Stuttgart sind die Gefängnisse überfüllt und man muss neue Gefängnisse bauen, weil wir Mitbürger mit Migrationshintergrund haben, die Probleme haben, sich an die kulturelle Normen anzupassen, um das sehr politisch korrekt zu formulieren. Ich meine, Ich will die arabische Welt nicht über einen Kamm scheren, aber jeder, der sich näher mit der Lebenswirklichkeit in der muslimischen Welt beschäftigt, der war von Köln nicht unbedingt überrascht. Und ich meine das nicht böse im Sinne von, dass ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich im selben kulturellen Kreis aufgewachsen wäre. Und es ist auch eine kleinere Minderheit von der muslimischen Welt, die so ein Verhältnis zu den Geschlechterrollen hat, die das dann direkt in Taten umsetzt, aber sozusagen zu erwarten, dass sowas nicht auftritt, ist sowas von realitätsfremd, dass es eigentlich schon echt lächerlich ist. Also es ist, keine Ahnung, also es ist, ich meine das auch nicht böse, es ist einfach nur so, wenn du les einfach über Ägypten oder über Marokko, über die Lebensrealität dort oder in Pakistan. Keine Ahnung, es ist einfach so, ja, man kann ja sozialromantisch auf alles hinschauen, aber es wird halt dadurch nicht besser. Und wir haben dann in Deutschland eine Feministinnen-Clique, die dann sagt, 8 Frauen von 5 werden in Deutschland vergewaltigt und unsere Universitätsstatistiken, 4 Frauen an Universitäten werden misshandelt. Und dann kommt aus der Kaschmir-Region die Frauenrechtsbeauftragte, die indische. Also in Kaschmir kannst du Minderjährige, bist du ein 8-jähriges Mädchen oder einen 9-jährigen Jungen, kannst du dort für 50 Euro kaufen, weißt du? Zum Teil auch günstiger, kommt drauf an, ob du gut verhandeln kannst. Die Tickets dahin sind teurer als die Kinder da, ich meine, das ist ja unmöglich. Ja, und die Frauenrechtsbeauftragte von dort sagt, ja, wir haben eine hohe Vergewaltigungsrate, aber schauen Sie doch mal in den Westen, an die College Campuses. Da ist es ja auch nicht wirklich besser. Und am College Campus ist dann Rape, keine Ahnung, 2 Bier zu trinken und dann zu sagen, ja, das war jetzt eine Vergewaltigung und dort hast du halt Menschenhandel. Das ist ein Klassifizierungsproblem. Das ist so ziemlich klassisch, so aus der Statistik auch so ein Ding. Aber ich meine, das Ding ist, Freiheit und Equality sind solche Sachen, die so fragil sind, dass wenn Leute da nicht mitmachen wollen, man halt nicht wirklich ein größeres System hat, was das kontrollieren könnte. Denn das müsste ja dann ständig im Hintergrund laufen und das ist dann nicht wirklich eine Freiheit, wenn du ständig von allen Seiten überwacht wirst und nee, überall die Polizei ist. Die Leute haben viel dafür gekämpft und da gab es auch ein ganz interessantes Interview mit dieser einen von Spiked, die auch damals in dieser Question-Sendung da war mit Malo Yiannopoulos, wo er da irgendwie die eine Darling genannt hat und so. Das war diese Rothaarige, die gemeint hat, das ist alles nur Show und Theater hier und so. Und die hat irgendwie gesagt, dass halt früher Frauenbewegung und Emanzipation und diese ganzen Sachen und die 68er und so dafür gewesen wären, dass man halt eben nicht mehr sagt, irgendwie die Leute dürfen Sex haben, aber nur auf diese Art und Weise und zu diesem Zweck und so. Sondern das hat alles aufgebrochen und gesagt, dazu macht, wie ihr wollt. Ne? Und dass es jetzt halt wieder genau in die andere Richtung geht, wo es dann alles pathologisiert ist und alles ist schlecht und alles ist Rape und alles ist furchtbar. Und alle Leute sind alle irgendwie böse und wollen nur das Schlimmste und so. Und dass es so halt eben wieder full circle jetzt gegangen ist. Aber ich mache ein bisschen weiter. Und trotzdem ist ein solches Verhalten nach dem geltenden Recht straflos oder kann bestenfalls als tätliche Beleidigung geahndet werden. Und das ist halt eben falsch, wie wir gerade schon gesagt haben. Der ursprüngliche Gesetzentwurf wollte daran nichts ändern. Und ich darf daran erinnern, dass der Freistaat Sachsen damals schnell reagiert und gemeinsam mit dem Freistaat Bayern gemeinsam einen Antrag eingebracht hat, um die sexuelle Belästigung künftig gesondert unter Strafe zu stellen. Und ich bin dankbar und froh, dass der Deutsche Bundestag auch diese Empfehlung des Bundesrates aufgenommen und einen neuen Tatbestand der sexuellen Belästigung geschaffen hat. Alles in allem denke ich, dass wir mit dem vorliegenden Gesetz einen großen und wichtigen Schritt zur Entwicklung eines modernen Sexualstrafrechts in Deutschland gehen, mit dem das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung effektiv und konsequent geschützt wird. Vielen Dank. Das moderne Sexualstrafrecht, jetzt nur ohne Kopfhöreranschluss. Ich finde es gut, endlich macht mal die Gesellschaft was, um die Frauen besser zu schützen. Weißt du, endlich. Genau, alle wollten sie, dass die Frauen nicht geschützt sind, aber die haben sich drum gekümmert. Und jetzt ist es endlich so. Das ist doch diese ewige Frage von Kontrolle und Freiheit. Weißt du, so Sicherheit und Sicherheit und Kontrolle halt. Und du kannst es ja noch nicht mal mehr komplett durchsetzen. Also, wie gesagt, dieses Passion Criminality, Passion Murder, Passion Rape, ja. Keine Ahnung. Verbrechen aus Leidenschaft. Guck mal, Leute, das Ding ist damit, wenn wir schon Vorgänge automatisieren und von Robotern erledigen lassen, weil da dieser menschliche Faktor einfach viel zu schädlich ist und man dadurch optimisieren kann, dann sollte man das doch eigentlich erweitern und diesen menschlichen Faktor aus der Gesellschaft auch einfach rausnehmen. Ja. Dann sind wir dann einfach keine Menschen mehr. Ich meine, ich könnte mir schon so eine Zukunft vorstellen, in der wir alle einfach so durch Roboter einfach schon ersetzt werden und fuck this shit einfach. Weil das eine bessere Zukunft wäre als dieser Mist. Oder halt zu Menschmaschinen in 1984 oder Brave New World, also zu rein funktionalen Arbeitskräften, die von allem anderen ferngehalten werden. Das wird wahrscheinlich am ehesten das sein, dass man halt oder dass sich Klassen entwickeln, die wirklich gar keinen Zugang mehr zur Bildung haben und die Drecksarbeit machen. Ja, aber alle diese Sachen sind schon wirklich Sachen, die weniger Freiheit bieten für das Individuum und das will man ja verhindern. Deshalb ist man halt wirklich in so einem Problempunkt. Also, es entscheidet sich echt viel so in letzter Zeit, so was sich in der Zukunft dann ausspielen wird. Das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Das ist noch milde ausgedrückt. Ach, das bin bestimmt nur ich. Also, das ist bestimmt alles Paranoia. Ja, wir anderen sind alle nicht besorgt. Wir sind doch bis etwa ein besorgter Bürger, oder was? Nein. Ja, auf jeden Fall, das hier ist halt der im Moment noch aktuelle Paragraph 177. Und hier steht halt eben schon alles drin, was man eigentlich braucht. Also Personen nötigt sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an den Täter oder an einen Dritten vorzunehmen, das ist ja schon weit genug gefasst. Hier ist von sexuellen Handlungen die Rede. Ne? Das ist nichts Konkretes, das ist nur sexuelle Handlung. Das mit Eindringen in den Körper, das ist hier nochmal extra halt eben als ein besonderes schwerer Fall definiert. Aber das ist nicht notwendig dafür, dass dieser Paragraph hier greift. Und dieser Zwang, der kann halt eben sein durch Gewalt, der kann sein durch Drohung und gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder der kann halt auch sein unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist. Also das steht hier auch schon so drin. Es ist nicht so, dass sowas aus Nutzen einer eine Notlage oder so hier nicht schon definiert gewesen wäre. Es ist einfach falsch, steht hier schon so drin. Und sexuelle Handlungen kann halt eben auch bedeuten, dass ich jemanden einen Schritt fasse. Hm. Und das muss dafür nicht so schwer sein. Ne? Es ist halt eben, weil ja hier eine Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren ist, das mit dem und unter einem Jahr ist halt eben das Mindeste. Ne? Das ist diese sogenannte, wie war dieser Begriff da eben, das ist diese Schwelle halt. Es muss halt wenigstens so schlimm sein, dass es das rechtfertigt, das eine Jahr, also bisher. Ja, und dann weiterhin haben wir immer noch dieselbe Formulierung da bei 2.1 da unten. Der ganze Satz ist halt: ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, also von dem Täter nehme ich an, dieses besonders erniedrigend, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind. Dieses Eindringen in den Körper wird hier als Vergewaltigung in Klammern da zusammengefasst. Naja, das ist die Vergewaltigung halt. Also sexuelle Nötigung ist halt eine Sache. Ja. Das muss halt nicht zwangsläufig damit einhergehen. Aber ich meine damit, dass Frauen inhärent niemals zur Vergewaltigung vom Staat her klassifiziert werden können. Weil die nicht eindringen in den Körper. Ja, weil es kein Eindringen in den Körper ist. Ja gut, aber... Nee. Vornehmen lässt... Und mit Eindringen, das ist, glaube ich, beidseitig gemeint. Also das kann ja auch wenn eine Frau einen Mann zwingt, in sie einzudringen. Also das ist schon relativ neutral eigentlich formuliert. Außerdem steht ja hier auch, da steht auch der Täter und nicht irgendwie Sternchen innen oder so. Mit dem Opfer, den Mensch. Oh Mann, was soll der Scheiß? Die Würde des Mensch, Sternchen unterstrich innen. Aber ich meine, das hatten wir ja auch mal in einem anderen Stream, als es um genau diese Leute, die in der Öffentlichkeit onanieren, ging. Da haben wir herausgefunden, dass im Gesetz eindeutig drinsteht, dass Männer sich befummeln. Also von Frauen, die sich öffentlich befummeln, war da nicht die Rede. Also hier ist es wenigstens klar neutral. Was ist, wenn es Transmänner sind? Was soll damit sein? Du, dann kommst du darauf an, als was die sich identifizieren, nehme ich an. Wahrscheinlich, ja. Und generell kommt es ja darauf an, ob das Ganze jemand anzeigt, überhaupt sich dadurch belästigt fühlt. Weil wenn sich keiner belästigt fühlt, dann ist halt auch nichts geschehen. Das ist halt eben auch so ein bisschen der Knackpunkt. Also solche Sachen, die werden halt nicht von Amts wegen, wenn das immer heißt, verfolgt. Die werden halt nur verfolgt, wenn einer sagt, so hier, der hat sich die Hose ausgezogen und das hat mich jetzt beleidigt. Oder das gefiel mir jetzt nicht. Was hier übrigens auch drin steht, ist, die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. Also so viel zum Thema dieses aus einer Gruppe heraus Zeug. Das stand hier auch schon drin. Und das wurde, glaube ich, auch wenn ich mich richtig erinnere, wurde das auch bei diesen Bewährungsstrafen, die da gewesen sind wegen der Silvesternacht, wurde das auch, also haben die auch diese Strafe gekriegt, mit diesem erschwerenden von mehreren gemeinschaftlich Punkt hier aus dem aktuellen 177. Man merkt also, auch wirklich, dass das Grundgesetz nicht damit im Hinterkopf geschrieben wurde, dass Leute so sich als Opfer darstellen lassen wollen. Das wurde so nicht wirklich formuliert. Ich meine, ich sage nicht, dass es früher keine Leute gab, die nicht diese Opferrolle da angenommen haben und sich dadurch so nach vorn zu treiben. Aber heutzutage mit den ganzen Medien ist das halt schon ein bisschen andere Situation. Ja. Ja, das ist schneller verbreitet. Ja, also ich meine, das Gesetz ist ja an sich auch nicht zum Opferschutz geschrieben. Das ist das Strafgesetzbuch, die Strafe für den Täter. Also ja. Das ist das, was man gerne vergisst im Recht. Das ist kein Opferschutz. Man das kommt auch dazu, weil das ja häufig immer so hingedreht wird, als wäre das ja eben eine Schutzlücke, die da wäre. Ne? Das ist nicht geschützt, weil das nicht bestraft wird. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Und das ist jetzt jedenfalls hier die neue Fassung, wo das jetzt hier mit dem erkennbaren Willen drinsteht, was schon sehr, sehr schwierig ist. Ne? Weil ich meine, wer sagt das jetzt? Ob der es jetzt hätte erkennen müssen, was für ein Wille da jetzt irgendwie ist. Sexuelle Handlung. Und hier ist halt von Personen natürlich die Rede. Also in diesem Fall ist es hier halt nicht irgendwie geschlechtlich eingeordnet. Aber wie gesagt, also ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass es jetzt allzu viele Männer gibt, die da deswegen jetzt losrennen würden. Und wenn, dann halt vielleicht sogar noch gegen andere Männer, ne? Und bevor wegen Frauen und von der Duldung sexueller Handlung und so weiter. Und jetzt haben sie das jetzt hier halt auf 6 Monate runtergeschoben, damit halt eben diese Schwelle nicht mehr so hoch ist. Und und sowas hier, Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern. was ja quasi auch dann sagt, dass dann das Gericht das feststellen, sich überlegen muss. Das bezieht sich so ein bisschen auf zum Beispiel geistig Behinderte oder Leute im Koma, siehe ja, aber, Kill aber Bill und hier so. Halt hier steht die Person. Und das wurde ja auch in diesem Zusammenhang gesagt, und das ist ja auch das, wo der Fischer zugesagt hat, dass damit jetzt die Frauen halt eben geistig Behinderten quasi gleichgestellt sind durch dieses Ding. Was ja prinzipiell nicht falsch ist. Was? Aber auch wiederum hier ist da. Ja, aber da möchte ich die richterliche Auslegung sehen. Also wer, ich meine, jeder denkende Richter kann sich ja irgendwie ein Bild von der Frau, die da steht, machen. Ja, jeder denkende Richter. Also das ist ja auch so, diese Leute haben ja diesen Kram jetzt schon so entschieden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es genug Leute gibt, die dann da irgendwie meinen, so ja, die war betrunken, ja, dann war sie ja nicht in der Lage, einen gegenstehenden Willen zu bilden. Ja, aber wie ist das eigentlich bei Vergewaltigung? Ist da auch Alkohol für den Täter ein mindernder Strafgrund wie bei anderen Sachen? Nee, natürlich nicht. Das ist doch sonst auch nicht der Fall. Wenn du dich betrinkst und Auto fährst, dann ist das ja auch kein mildernder Strafgrund. Ja, doch, ab einem gewissen Promillpunkt bist du ja wirklich auch nach deutschem Recht dann nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, wobei bei Straftaten ist es was anderes. Da gab es doch den Typen, der von da auf der S-Bahn eine Frau geschubst hat, die auf die Gleise beinahe auf die Gleise gefallen wäre für einen Zug. Das war irgendwie vor 5 Jahren oder 6 Jahren in den Medien, großes Trara, S-Bahn-Schubser. Und dann hieß es im Gericht, dass das in dem Fall kein strafmildernder Umstand ist, weil du dich ja sonst vor einer Tat einfach besaufen könntest. Und ja, eben. Ja, ich glaube, das geht nur für so Sachen wie, wenn du dir ein Auto kaufst oder so, was es dann heißt. Ich finde den zweiten Teil ganz interessant. Der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist. Und jetzt kommt das Ding, es sei denn, er hat sich der Bestimmung dieser Person versichert. Dann kann man ja wirklich einfach über einfach jemanden, der jetzt geistig eingeschränkt ist, einfach sagen, ja, die Person hat mir die Signale gegeben und es mir damit versichert. Oh, weiß ich nicht, ob das hält, du. So einfach ja, sagen, genau, ja, die hat die Signale gegeben und ja, dann, was ja. Sind denn die Signale? Was ist denn da versichert? Ja, siehst du, das ist halt das Ding. Das ist halt eben das Ding. Das ist da nicht und auch, wenn wir ja dieses Ja heißt Ja im Blick haben, wie will er sich denn sicher sein, dass das 5 Minuten später immer noch gilt? Weil das ist ja im Endeffekt das, was die Hardcore-Spinner fordern, dass man alle 5 Minuten nachfragt, ob's oder darf ich dich jetzt an der Brust berühren, Schatz? Ja, dann erlaube ich dir auch, mein Glied zu reiben. Du hast ein Glied? Ups. Ja. Das ist jetzt aber ein cis-heteronormativer Moment, das ist auch so ein Ding, was halt nur für total Pille-Palle-Kram zu tragen kommt. Also wer kommt denn bitte auf die Idee und zu sagen so, ja, der hat mir jetzt irgendwie hier einen Schritt gefasst oder so. Ja, nee, das ist nicht legal. Ich meine, das ist egal. Aber jetzt haben wir es hier reingeschrieben, jetzt ist eine Überraschung, jetzt geht's auch so. Also war Vergewaltigung früher legal, wenn du Überraschung gerufen hast und dann einfach, weißt du... Nee, war's nicht. Und das ist auch so ein Kram, was die halt die ganze Zeit immer wieder behauptet haben, weil es garantiert auch irgendwelche Urteile dann irgendwie gab, wo die Leute dann gesagt haben, so, keine Ahnung, hat der einer einen Arsch gefasst und das ist jetzt halt nicht, ist nur ein minderschwerer Fall, weil es halt eben im Affekt dann war oder keine Ahnung oder irgend so ein Kram. Und das sammeln die dann halt und dann sagen sie sich so, jetzt brauchen wir einen Punkt, wo alles halt eben drin ist. Das ist ja diese Schutzlückenscheiße, ne? Dass man sich für jede auch noch so wilde Sache irgendwas überlegt, wo man die Leute dann hier mit diesem Strafrecht dann hier prügeln kann, richtig mit der vollen Härte des Rechtsstaats gegen die Leute vorgehen kann. Weil das ist dann komischerweise wieder alles okay. Ne? Wenn man die Leute dann da einfach so wie nichts, dir nichts mit so einer Hürde, die so gering wie möglich ist, irgendwie einkerkern kann oder weiß der Teufel nicht, was denen ihr Leben ruinieren kann, dass sie vorbestraft sind wegen Sexualdelikten und so ein Zeug. Nee, das ist alles keine Einschränkung. Das ist alles Gerechtigkeit. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das Problem ist halt auch wirklich hier, das ist so ähnlich wie in der Mathematik auch, denn man kann ja intentional und extensional Sachen beschreiben und intentional ist halt, dass du so sagen wir, einen Wert für x sagst und x ist in natürlichen Zahlen enthalten und das ist dann zwischen der und der Zahl ist da halt x. Ja, x ist größer als das, aber kleiner als jenes. Ja, das ist intentional. Aber extensional zu beschreiben ist auch möglich. Nur das Problem ist halt, es gibt hier in solchen Fällen immer mehr Möglichkeiten, als dass sie wirklich eingeschlossen werden können von Gesetzen. Das heißt, was ist, wenn eben irgendeine Form von persönlichen Faktor da reinkommt, die nicht im Gesetz drinsteht. Wie soll das dann geahndet werden? Das ist alles Ding. Natürlich würde man sagen, das spielt dann keine Rolle. Das ist ja auch normal. Aber mit solchen Formulierungen wie man, wenn die Person sich einfach angegriffen fühlt, vor allem jetzt mit dem neuen Sexualstrafrecht, man macht es nur noch schwammiger. Das ist nicht gut. Und jetzt auch der Versuch einer Drohung strafbar, die eventuell dann zu sexuellen Handlungen hätte führen können. Ja toll, das kann man ja dann auch irgendwie aufs Internet ausnutzen und sagen, ja hier, die Person hat mir so Dickpics geschickt, die wollte ich nicht haben. So, das ist Vergewaltigung. Ja, aber egal, belästigt auch schon. Du könntest in Berlin anfangen, denke ich, mit so Ideen. Die nehmen dich da sicher. Ja, und das wäre aber dann vielleicht vorher schon unter diesem Beleidigungssache oder halt eben mit Exhibitionismus strafbar gewesen. Das ist Dickpics sind mir nicht egal. Nee, Dickpics sind illegal. Also du hast, was war das? Zusendung von Pornografie ohne Zustimmung von irgendwie sowas. Ich müsste es raussuchen, aber es ist Zusendung von pornografischen Inhalten, ohne die Einwilligung der Person eingeholt zu haben. Kein Dickpic ist illegal. Ja. Wie viele Jahre stehen denn jetzt auf dem Arschklapser? Dicks out for Harambe. Aha. Ja, das Solanum fängt natürlich die harten Fragen. Also wir wollen natürlich auch hier einen How-to-Do-Guide machen. Ich wollte das nochmal wissen. Und was nicht natürlich, nein. Ich weiß nicht, dass mit dem Arsch klappt. Also generell, wenn du besser gekleidet bist, einen gepflegten Eindruck machst, dann wird dir nichts passieren. Wenn du aber, weißt du, ich weiß nicht gut genug aussiehst, dann wirst du auf jeden Fall ins Gulag kommen. Also ich finde, wir sollten eine Preisliste machen. Ich meine generell Vergewaltigungsparagraf. Ich wäre theoretisch für einen Vergewaltigungsparagrafen, der bei Korruption von Politikern Vergewaltigung legal macht. Sodass dann, keine Ahnung, Maas und Merkel sind korrupt, wegen was weiß ich, irgendwas. Und dann wird der Maas von der Merkel mit einem Strap-on penetriert. Weißt du? Ja, nur einmal im Jahr aber, ne? Dann Purge. Ja, wollt ihr hier gerade die Purge vorschlagen, aber mit Sex? Ja. Die Vergewaltigungspurge. Für 24 Stunden sind sämtliche Sexualstellungen legal. Und ja. Nee, aber damit würdest du Korruption effektiv bekämpfen. Das ist, das ist genauso wie einmal im Jahr darfst du den Staat ficken. Ja, weißt du, so, keine Ahnung. Genauso wie wenn du, keine Ahnung, Steuersünder auf die Terrorliste stecken würdest, dann machst du 3 Drohnenangriffe und danach zahlen alle ihre Steuern. Weißt du, keine Ahnung. Gute Idee. Einfach so mutually assured destruction, einfach, dass man einfach so Second Amendment in Deutschland einbringt, dass jeder eine Waffe haben, nicht nur darf, sondern einfach mal soll. So einfach den. Muss. In Deutschland machen wir das richtig. Ja, und dann ist, keine Ahnung, ab einem bestimmten Geldbetrag ist dann, keine Ahnung, Gleitgel verboten zu verwenden. Verboten. Weißt du? Ja, das wäre super. Das wäre dann praktisch pflichtmäßig. Jeder kriegt Waffentraining und dann kommt nach der ersten Woche oder so kommen die ersten Shootings und da kann man dann direkt sagen, ja, natürlich hat hier jetzt einer einen erschossen, aber der hatte eine Waffe und hat die gezogen. Also war das Notwehr. Ja. Oder wir machen einfach sowas wie Battle Royale und wir schicken Schüler auf so eine Insel, geben ihnen Rucksäcke, wo zufällig Sachen drin sind, das sind dann ihre Waffen und dann bekommen Leute teilweise so eine Pfanne oder einen Topf und dann andere so eine Waffe und müssen dann halt um ihr Überleben kämpfen und so. Das wäre gut. Für unsere Unterhaltung, weißt du? Ich glaube, das wird das Land weiterbringen. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, das ist jetzt hier, um das nochmal abzuschließen, dieser sexuelle Belästigungsparagraf, den sie jetzt da gerade da hochgelobt haben. Und das ist dann quasi so das Mini-Ding dazu, wo dann auch schon eine Geldstrafe ausreicht, dass es nicht unbedingt eine Freiheitsstrafe sein muss. Und da heißt es jetzt hier, wer eine Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt. Okay, was ist, wenn ich ein Lied schreibe, was jemanden so berührt hat? Das kann dich ja nicht körperlich berühren. Ja, aber ja. Was ist, wenn die Person denkt, das habe sie körperlich? Ja, wenn die Person deswegen so weinen anfängt? Ja, die kann ja dann wirklich argumentieren und sagen, mein Gehirn hat darauf reagiert und ja, das ist körperlich. Warte kurz, das mit dem, ich habe mir das eingebildet, körperlich berührt. Es gab einen Talkshow-Host in den USA, der angezeigt worden ist wegen sexueller Nötigung und der hatte dann eine Restraining Order gegenüber einer Frau, die angegeben hat, dass er unterschwellige Botschaften während der Talkshow zu ihr sendet. Im Grunde war die Frau ein Fall für die Geschlossene, was so paranoide Wahnvorstellungen und der Typ hat aber eine Restraining Order bekommen. Also das mit dem, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auch noch hinbekommen, dass wir so Fälle auch noch bekommen. Ja, aber eben, ja, das Gesetz ist nicht darauf ausgelegt, dass verrückte Leute da ganz gut durchkommen. Ich fühle mich körperlich berührt. Alles tut weh. Ja, so, wie heißen sie? Humongous. Ja, und das ist halt eben, ja, wie es steht hier noch körperlich. Das nächste Ding, was dann wahrscheinlich ist, Istanbul-Konvention heraus, da stand ja auch drin, dass halt irgendwelche verbalen und nicht verbalen Herabsetzungen da irgendwie als Gewalt zu verstehen sind und so. Ich erinnere immer gerne an Anne Wizorek und ihre Ausspruch, auch virtuelle Gewalt ist Gewalt. Ja, und ich finde es vor allem interessant, dass in normalen halt Fällen. So, auch hier ist es halt wieder so, dass es halt keine sexuelle Belästigung gibt, es sei denn, irgendjemand sagt, hier, das war jetzt hier eine sexuelle Belästigung und deswegen, ja. Leute, was ist denn bitte schön mit Misogynie im Internet, so Gamergate und so, weil das. Aber der Antrag kann auch von einer dritten Person kommen, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich habe geträumt, wie ich vergewaltigt wurde. Nehmt mich fest. Wie gesagt, Annette Kahane von der Amadeo Antonio Stiftung hat mich unsittlich berührt. Und das ist ja das Ding mit Straftaten aus Gruppen, wo sie sich so endlos lange drüber eingeschissen haben und aber Officer, ich wollte doch nur festgenommen werden und nicht festgenommen werden. Wow. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Geldstrafe kriege? Wie wir schon gehört haben, war das ja auch vorher schon, stand das ja hier schon drin, mit den Gruppen hier, Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. Und auch das ist halt eben vollkommen überflüssig. Ach, das war vorher ein erschwerender Umstand, oder wie? Ja, ist im Endeffekt das Gleiche. Wie ist das denn eigentlich vor Gericht, wenn ich eine Geldstrafe auferlegt kriege und dann sage, Goye, mir kriegt meine Shackles niemals. Gehe ich dann ins Gefängnis? Kann ich mir das aussuchen? Okay. Ersatzhaft gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland. Doch, es wird doch immer gesagt, irgendwie so und so viele Tage Haft oder so und so viele Tagessätze A. Hey Leute, was ist, wenn du kein Geld hast, musst du in den Bau. Was ist, wenn hier in Deutschland auch wie in Amerika das Frosch-Meme Pepe auf die Liste von so rechtsradikale Symbole kommt und dann illegal ist und so? Ist das denn hier auch so? Ich glaube nicht, dass man den verbieten kann. Da wäre es aber eher der deutsche Nazi-Frosch Peter. Ja. Peter. Moment, Pepe. André ist doch Peter. Oh mein Gott. Und das ist jetzt das neue Ding. Das steht schon das aktuelle Teil drin. Das ist jetzt hier das neue Ding, ja. Das ist diese Drucksache, die halt da dem Bundesrat hier vorlag. Ne? Das ist hier die Seite vom Bundesrat, wo ich das her habe, auch die Videos. Und da ist es halt dann hier verlinkt. Was war denn mit dem Teil über Abschiebungen oder steht das in einem anderen Gesetz? Da steht nichts von Abschiebungen, ne. Es gab doch da diesen großen Konflikt irgendwie zwischen. Nö, nicht wirklich. Also das wollten sie doch in zwei Teilen machen. Da ging es um dieses hier, aber mit Abschiebung ist hier nichts. Das ist das ist das, was sie gesagt haben, ja, aber, dass man dieses Jahr machen würde. Das hat aber die Grünen und was weiß ich, haben sich doch ohne Ende aufgeregt. Ja, über dieses hier. Darüber nur. Und dann haben sie gesagt, das wäre ja nur gemacht, um dann halt eben die Leute dann besser abschieben zu können, wenn sie dann danach irgendwie verurteilt werden. Es ist vollkommen hirnrissig. Es ist komplett Banane und es war halt auch vorher schon drin. Warte mal, also, die haben das nicht gemacht, weil es nicht wirklich ethisch ist, sondern weil man dadurch Leute mehr abschieben kann. Nein, die das haben doch die Argumentation. Das sei rassistisch, haben die gesagt. Es wäre rassistisch, diesen Paragraphen hier zu machen, Straftaten aus Gruppen. Weil man ja schon wüsste, gegen welche Leute das gerichtet sei. Und weil das hat halt auch den Hintergrund, dass du erst ab einem gewissen Strafmaß, nämlich ich glaube 2 Jahre oder so, abgeschoben wirst. Also genau weiß ich es auch nicht, müsste ich auch nachgucken, aber du brauchst eine gewisse Schwelle von Strafmaß. Ich habe hier vom 5.7. einen Artikel vom Spiegel Online. Nein heißt Nein, Prinzip soll Ausweisungen erleichtern. Der Bundestag beschließt diese Woche ein neues Sexualstrafrecht. Im Mittelpunkt steht der Grundsatz Nein heißt Nein. Überraschend sieht das Paket aber auch härtere Regeln im Aufenthaltsgesetz vor. Ich guck mal, mach mal weiter. Ich guck mal, ob ich einen genauen Verweis dazu finde, wovon die labern. Ja, Aufenthaltsgesetz ist dann aber auch was anderes halt. Ja, eben, deswegen habe ich ja eben gefragt, ob das vielleicht in einem anderen Gesetz steht. Ja, das steht nicht da drin, weil hier, Zitat aus dem Artikel, gleichzeitig mit dem neuen Sexualstrafrecht soll auch das sogenannte Ausweisungsrecht geändert werden. Also das würden wir hier überhaupt nicht sehen. Andere. Ja, das stand auch nie zur Debatte, das als eins durchzumachen. Damit könnten einige straffällige Ausländer künftig leichter zur Ausreise verpflichtet werden. Das haben die da praktisch so Simpsons-mäßig wie mit der Fluglinienverlagerung. Das haben die da hinten an die Kindergarten Nee, nicht wirklich, aber dieses hier halt eben war halt das, wo sie meinten, das wäre rassistisch. Aber das ist total neutral gefasst. Wo soll das bitteschön irgendeine Gruppe besser irgendwie dalassen als andere? Weil sie natürlich wissen, dass es eher wenige Leute in Deutschland gibt, die sich treffen, um irgendwelche Leute zu vergewaltigen. Die haben noch nie einen Junggesellenabschied mitgekriegt, glaube ich. Ich kriege hier fast jedes Wochenende irgendwelche Junggesellenabschiede mit, weil ich in Nee, Junggesellinnen, nicht also, Gesellen. Ja, die auch, ja. Die sind die Gefährlichen. Hier von der Taz, Artikel heißt, es ging nie um Frauen vom 29.07., Zitat, mit dem neuen Gesetz werden feministische Forderungen instrumentalisiert, um Abschiebung und rassistische Diskriminierung zu rechtfertigen. Wenn wir als FeministInnen Gleichheit fordern, muss das Gleichheit für alle heißen. Ja, die Taz hat ja auch geschrieben, da diese, nicht die Lohaus, sondern die Chefredakteurin da vom Missy Magazin. Die hat ja sogar geschrieben, dass hier dieses Recht jetzt nicht dazu führen darf, dass man Dunkelhäutige jetzt irgendwie damit kriminalisiert oder so. Leute, die Grünen waren das, die das behauptet haben, das sei rassistisch, ne? Ja, die Grünen sagen dass alles rassistisch ist. Ja, aber das Problem mit so einer Position ist ja eigentlich, dass sie diejenigen sind, die rassistisch sind, weil sie nämlich vorausgehen davon, dass sich das nur auf eine bestimmte Gruppe richtet und wollen dann dagegen sozusagen präventiv vorgehen, weil die ja nicht rassistisch sein wollen. Ja. Also im Kerne sind sie diejenigen, die rassistisch sind. Hier geht es ja darum, dass man eben generell über Straftaten aus Gruppen etwas sagt. Es geht doch einfach nur darum, dass die Leute dann sicherer sind und es ist doch vollkommen egal, wer dann davon benachteiligt ist. So einfach nicht machen, Leute. Egal wer es ist, das Gesetz nimmt doch Flüchtlinge eher wie Menschen wahr, weil sie sie auf diese einfach nicht mehr als Flüchtlinge behandelt. Es wird ja nicht irgendwie auf Rasse runtergeschraubt. So. Du hast ja nur das allgemeine Recht und dann hast du das Ausweisungsrecht, aber das allgemeine Recht gilt ja für alle. Also ja eben, ja. Und deshalb kann das überhaupt nicht rassistisch sein und die Grünen sind diejenigen, die rassistisch sind, weil sie da diese rassistische Komponente reinbringen. Ja, aber die wissen, das ist halt eben auch der Gag, die wissen ja ganz genau Bescheid, welche Leute das betrifft. Und das sagen sie ja sogar durch die Blume. Also dadurch, dass sie sagen, das wäre ja jetzt eine Regelung gegen gegen irgendwelche Migranten und so, sagen sie ja quasi, dass diejenigen sind, die diese Straftaten begehen. Ja eben, genau das meine ich ja. Sie sind dann diejenigen, die dieses Element von Rassismus reinbringen, um sich dann dagegen stellen zu können. Also wenn ihr die Rechtfertigung sehen wollt, ich habe den Artikel gerade mal in unseren Chat gepostet. Also ich, Ich krieg Seelenkrebs davon. Das ist vielleicht sogar der von der... Ich guck grad mal. Boah, wenn ich schon eine Ampelfrau sehe, kriege ich schon einen Hals. Ey, was das ist hier, Sixist, ey, das ist die ein Ampel Eis. Die waren viel besser, als die Typen da alle noch Hüter drauf hatten. Das ist ein Eis. Ja, das also, da geht das beim Punkt rassistische Polizeigewalt los. Also die Brown Lives Matter Bewegung hat sich schon Ende Juli hier etabliert. Nein heißt nein ohne diese Stimme. Ja, ja. Gina, Team Gina Lisa ist ein Erfolg. Erfolg. Ach, geil. Feministinnen solidarisieren sich. Im Sommer heißt nein, nein. Im Winter heißt ja, ja. Ist die Frage, kommt ja heißt ja als nächstes? Das hatten wir vorhin schon, ja. Danke, Gina Lisa. Wie viel wert ist ein Nein? Digga, was willst du? Willst du, ja, willst du das Geld verdienen? Das war das, was ich meine. Selbstbestimmung, ja, Rassismus, nein. Und das ist hier von der Katrin Gottschalk. Das ist ja die Taz zum täglichen Missy-Magazin umfunktioniert hat. Der steht auch buchstäblich da. Von 2012 bis 2016 Chefredakteurin bei Missy Magazine. Ja, doch das darf nicht dazu führen, dass nicht weiße Täter eher verurteilt werden. Ja, natürlich, also, weil Täter, die nicht weiß sind, natürlich viel wichtigere Täter sind als weiße Täter. Ja, das ist aber vor allem noch geändert, weil das erste Ding, was bei Facebook stand, da stand noch drin, doch das darf nicht dazu führen, dass nicht weiße Täter verurteilt werden. Ernsthaft? Ja. Jo, na gut, dann kann ich zustimmen. Ach, die haben einfach eher eingefügt. Oh ja, das ist macht es deutlich besser. Meine Fresse. Der Robert Blanco ist zumeist rassistischer Hass, der sich in den Kommentaren über derartige Übergriffe Raum schafft. Das könnte nicht auch Besorgnis sein oder Angst oder. Nee, es ja, oder ist Hass. Es ist halt, der pure halt eben, rassistische Hass. Dass das es ist halt so, eben in unserer Gesellschaft solche Leute nicht gibt, die sich da zu Tausenden irgendwo treffen, um irgendwelche Menschen anzugrapschen. Ja, also das Ding ist ja, dass man vielleicht dann auch sozusagen die Einschätzung von den Maghreb-Staaten vielleicht daher hat, weil man sich für die Region interessiert und auch schon darüber geschrieben hat und man in der Region auch schon über Projekte geschrieben hat, die sich damit beschäftigen, wie man so Verhalten unter Kontrolle bekommt. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Es muss nicht immer alles rassistisch sein. Es ist doch auch so, wenn in fucking Beijing sich in Little Germany bildet, und dann du plötzlich Alkoholleichen auf der Straße hast, weil da überall Bierkneipen aufmachen und du dann ein paar tote Chinesen hast, dann wird die Regierung oder der Stadtrat von Beijing auch sagen, hey, was ist da los mit eurer Community? Warum? Ihr müsst da mal ein bisschen mehr hinterher sein. Das ist nicht bös gemeint, aber wenn du in deinem Heimatland eine sehr hohe Vergewaltigungsrate hast, und du dann aus diesem Heimatland eine hohe Einwanderungsrate hast, dann kann ich damit kein Urteil oder Schluss über eine einzelne Person treffen, aber eine statistische Vorhersage darüber treffen, was passieren wird, wenn ein Teil dieser Bevölkerungsgruppe herkommt. Ja, also, du kannst es so machen wie bei SpongeBob, weißt du, wie der Manta-Rochen Patrick da erklärt, dass das seine Brieftasche ist, ne? So, das ist dein Ausweis. Und er so, ja. Also, den habe ich in deiner Brieftasche gefunden, ja. Das ist deine Brieftasche und so. Das verstehe ich nicht. Genauso wie hier ist es hier auch. So, es gibt so Probleme in diesen Gebieten. Da werden Leute massenhaft vergewaltigt und Frauen haben überhaupt keine Rechte und Guardianship Laws und all der ganze Scheiß, ja. Oh ja, ist das schlecht? Ja. Und diese Leute kommen jetzt her? Ja. Ist das schlecht? Also, ja. Und dann so, aber nein, wir können da jetzt nicht irgendwie uns einmischen und sagen, dass wir irgendwie besser sind als die, das können wir nicht machen. So, nee. Das ist meine Kultur. Werten gemeint, wenn ich dort aufwachse, bin ich genauso, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist halt, keine Ahnung, ist halt so, wenn die Ausgangslage dort so ist. Es ist ja nicht bös gemeint oder so, aber wie du schon meintest mit Patrick, das ist ein sehr gutes Beispiel, weißt du? Das ist, keine Ahnung, es sind, Statistiken, die UN schreibt darüber. Aber nein, man sagt dann, oh, das ist alles nur Rassismus. Und ja, es gibt auch Rassisten. Und in dieser Istanbul-Konvention, die ich hier gerade offen habe, da ist das halt eben auch alles vermischt. Da geht es um Vergewaltigung, also in Mitte des Krieges und solchen Sachen, also Zeug, was für die Bundesrepublik Deutschland vollkommen unerheblich ist. Und mittendrin steht dann hier sowas hier, Artikel 40, sexuelle Belästigung. Und da steht dann hier halt eben jede Form von ungewolltem, sexuell bestimmten verbalem, nonverbalen oder körperlichen Verhalten mit dem Zweck oder der Folge, die Würde einer Person zu verletzen, insbesondere wenn dadurch im Umfeld der Einschüchterung, Feindseligkeit, Erniedrigung, Entwürdigung oder Beleidigung geschaffen wird, strafrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Sanktionen unterliegt. Also wenn ich die Augen roll, dann ist das sexuelle Belästigung. Das ist hier diese Catcalling-Scheiße halt, ne? Mit dem sexuell bestimmten verbalen, nonverbalen und so weiter Verhalten. Und das wollen die hier gesetzlich geahndet haben. Du hast die Straße runter und sagst irgendeiner Frau irgendwas. Und dann. Hier ja, aber wie gesagt, das sind solche Sachen, die, weißt du, ich würde dafür sagen, so zu verwenden von Overengineering, okay? Man packt einfach so viele neue Sachen in etwas rein, einfach weil es möglich ist, Begriffe zu erweitern und Sprache sehr flexibel ist. Ja? Aber Leute werden das nicht auf dem Schirm haben. Das werden Leute einfach nicht auf dem Schirm haben. Das ist komplett nutzlos. Da regen sich ja jetzt schon genug Leute darüber auf. Es gibt ich denke mir wirklich so, vielleicht soll ich professionelles Opfer werden. Von diesen komischen Catcalling-Nummern da mit diesem Hollerback und diesem ganzen Zeug. Vielleicht soll ich halt wirklich einfach professionelles Opfer werden, einfach. Ja, Mann, das Beste. Ja, und dann haben wir einfach eine gesamte Gesellschaft von professionellen Opfern und dann wieder jeder hasst jeden. Das bringt nichts, weil wir alle unglücklich sind und dann alle sterben. Ja, Zwangsabtreibung und Zwangssterilisierung, da muss Deutschland, glaube ich, auch noch so einiges tun, weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt illegal ist in Deutschland. Verstümmelung weiblicher Genitalien, oh, da muss man, glaube ich, noch was machen. Das ist bestimmt alles noch gar nicht illegal in Deutschland. Vor allen Dingen auch geil weibliche Genitalien, ne? Weil das ja hier so wegen Gleichberechtigung und so. Ja, klar. Ich erinnere an den Artikel, den wir auch mal im Stream hatten, von dem Arzt, ich weiß nicht, ich glaube in den USA war es oder in England, der meinte, man müsse den Muslimen da schon entgegenkommen bei der Genitalverstümmelung. Und das wäre halt nun kultureller Brauch auch. Also die Ansätze sind ja da. Also vielleicht brauchen wir die Gesetze irgendwann schon dagegen. Du, das ist wirklich so, dass ja keine Kultur einfach schlechter ist als andere Kulturen per se. Und man kann das ja nicht einfach so sagen. Und nö. Doch, auf jeden Fall. Das Ding ist nämlich, die Nazi-Kultur war scheiße. Ja, und jetzt tu mal argumentieren, dass alle Kulturen gleich sind. Ja, Nazi-Kultur war kacke. Ja, oder einfach nur so die Sache von Genitalverstümmelung. So, wenn das ein Brauch ist in einer Gesellschaft, dann ist die Gesellschaft besser, wenn sie diesen Brauch nicht hat. Ja, und ich meine, wenn du dir da rumschnippeln lassen möchtest, ja, ab 18 oder 21 oder 25, mach, was du willst, Alter, amputier dir deinen Kackarm. Aber nicht, wenn du minderjährig bist. Ja, auf jeden Fall dieses Ding hier, dieser Artikel 36, das ist auch alles schon längst übernommen, weil die immer gemeint haben, von wegen, ja, es wird ja alles nicht geschützt, da ist nicht geschützt und die Istanbul-Konvention, wir haben es nicht ratifiziert und bla bla bla. Vollkommener Humbug. Also, du, ich habe eben, du hast ja gemeint hier, dass es ja, wenn man da alt genug ist dafür, dann kann man ja machen, was man will mit seinem Körper. Ne? Ich habe dazu aber eine andere Position, denn es ist ja eher die Tat und nicht das Alter, was es sozusagen ausmacht. Ja? Und von daher habe ich halt so eine Theorie aufgestellt, dass sämtliche Dinge moralisch vertretbar sind und korrekt sind, solange sie einen Exzesswert nicht überschreiten. Also wenn man eine Tat macht, von der man nicht wieder auf den Ursprungszustand zurückkommen kann. Ja. Das ist so, es ist schon exzessiv, wenn man eigentlich so sich einmal oder zweimal, dreimal ins Delirium betrinkt oder wenn man sich einen Arm abhackt. Ja. Das ist schon exzessiv, das ist schon zu viel. Ja. Denn es gibt wirklich so in der LGBT-Community so eine Subkultur von Leuten, die einander so über beidseitige Zustimmung mit AIDS anstecken, mit HIV. Ja? Die stecken sich damit an, einfach so, weil, und wenn du da was gegen sagst, dann bist du wieder der Bigot. Dann wie kannst du nur so dagegen sein hier? Das ist deren Entscheidung. Und ich verstehe schon, dass es jeder hat die Entscheidung, dumm zu sein und Fehler zu machen, aber es ist trotzdem so, dass man die Fehler vermeiden sollte und nicht sie machen oder einfach nur hinnehmen in der Gesellschaft. Würdest du dann Extremsport verbieten wollen? Ich würde Extremsport nicht verbieten wollen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, ja, es ist sehr interessant, weil das ist so eine Frage, die hatten mir auch schon ein paar Leute auch gestellt. So, was ist, wenn Leute eben auf dieser Grenze sozusagen rumbalancieren wollen? Ja? Also Extremsport ist in Ordnung, aber wenn der Hofleiter da irgendwie nicht aus dem All erfolgreich runtergesprungen wäre und runtergeplatscht wäre und nur noch so ein Haufen wäre, dann könnte mir halt hinterher niemand kommen und sagen, ihr dürft da jetzt keine Witze drüber machen, weil Stratosphärenspringer sind eine Minderheit und deswegen könnt ihr euch da jetzt nicht drüber lustig machen. Genau, also genau. Das ist die Sache. Jeder kann machen, was er will, aber ein Bekannter von mir, der Kumpel ist mit dem Mountainbike gegen einen Baum gefahren und hat irgendwie 6 Monate im Krankenhaus gelegen. Und als er wieder rauskam, hat er wieder seinen Helm aufgesetzt und ist wieder irgendwie bergab querfeldein gefahren. Ja, und dann darf ich ihn Idioten, also natürlich darf ich ihn nicht beleidigen, aber ich darf ihn schon sagen, ich halte dich für völlig verrückt, dass du weiterfährst, weil genau. Du bist gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, ne? Ja, ja. Und eben durch diese Theorie da, durch diesen Satz quasi, durch diese Maxime da, die ich aufgestellt habe, kann man das sehr gut beschreiben, denn da ist eigentlich noch näher beschrieben so, dass das ein kontextueller Exzesswert ist. Also es kommt wirklich auf den Kontext drauf an. Es ist sehr kontextsensitiv. Das heißt, das ist auch eine vernünftige Materialkontextur. Genau. Das funktioniert ja im Gesetz nicht. Darf ich noch mal kurz dazwischen grätschen? Also dieses hier, da bin ich hier gerade drüber gestolpert mit dieser Telefonberatung. Da hatte ja damals das Familienministerium bzw. Frauenministerium ja auch so diese Beratungsstelle da irgendwie angepriesen, wo dann diverse Leute, die gefragt haben, ob man denn auch als Mann anrufen könnte, woraufhin die halt immer gesagt haben, ja, natürlich, klar, kann man machen. Und ich hatte die ja dann mal gefragt, wohin die mich denn da jetzt verweisen würden, mal so beispielhaft. Und darauf habe ich auf jeden Fall keine Antwort bekommen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, weil ich glaube, in diesem Logo war auch irgendwie dieses Frauensymbol irgendwie abgebildet und so ein Zeug. Ne? Also da kann wirklich keine Rede von sein, dass das hier, weil hier ist es nämlich so, in dieser Istanbul-Konvention steht die Vertragsbeteiligung und bla bla bla, täglich erreichbare Telefonbeantwortung für die Anruferinnen und Anrufer. Also ich finde es interessant, weil ich habe mal, das waren 2,5 Stunden, habe ich versucht herauszufinden, wo das nächstgelegene Männerhaus ist und wo ich denn anrufen könnte, wenn jetzt meine Frau mich schlagen würde. Und ich bin irgendwie in Nordrhein-Westfalen angekommen, irgendwo habe ich was gefunden und das war es dann auch schon, was ich gefunden hatte. Und ja, du kannst dich normalerweise, kannst du dich nur obdachlos melden. Ja, aber es gab doch jetzt diesen Männerbeauftragten. Wo war es? In die Stadt musst du dich wenden. Nürnberg, Stuttgart, irgend sowas war das doch. Hatten wir auch einen Artikel, dass es ja, da jetzt... Deswegen gibt es doch da aber noch lange keinen Männerhaus. Und ich meine, weißt du, mit Google bin ich jetzt nicht unbedingt unerfahren. Ich habe während dem Putsch in der Türkei herausgefunden, in welchem Flugzeug sich Erdogan aufhält, mit Google. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich nicht weiß, wie man eine Suchmaschine bedient. So. Aber ich habe halt nichts gefunden und ich dachte mir einfach so, was soll das? Weißt du, ich, also hier keine ist dann Ahnung. Die Regelung von insbesondere Frauen und ihren Kindern zum Thema Schutzunterkünfte. Natürlich, insbesondere. Tote Luft, ekelhaft. Ja, aber steht denn bei den Unterstützungen mit Unterkünften und so? Steht da Personen, steht da so, ja, Schutz, insbesondere. Okay. Ja. Und ja, aktiv auf Opfer zuzugehen. Sucht euch eure Opfer, liebe Unterkünfte. Ja. Was? Ja. Das sind alles so auch Eingriffe halt ins Privatleben. Ich meine, wenn eine Frau ein blaues Auge hat und jemand zeigt dann daraufhin irgendwie an oder zwingt ihr ein Beratungsgespräch auf oder so, es kann auch bedeuten, dass die beide ein blaues Auge haben und dass das irgendwie in der partnerschaftlich geklärt ist, ja? Oder dass ihm halt ein Zahn fehlt dafür oder so. Kann ja alles sein. Es kann sein, dass sie tatsächlich gegen eine Tür gerannt ist. So Dinge kommen vor. Und dann greifst du da aufgrund von so einem weit gefassten Ding das Leben anderer Menschen ein. Das finde ich bedenklich. Vor allem, selbst wenn sie gegen eine Tür gerannt ist, finden dann diese Unterkünfte ein Opfer in dieser Situation. Also die einzige Möglichkeit, da wirklich Klarheit zu verschaffen, ist Transparenz zu verschaffen. Und dafür, wie ihr schon gesagt habt, müsste man das Leben aller Leute in die Privatsphäre einmischen. Sogar in die Köpfe von den Leuten. Okay, das ist halt das Problem. Das darf man nie überschreiten. Deshalb wird es immer solche Fälle geben, wo Leute irgendwas machen und sich vergreifen oder irgendjemand. Du brauchst ein immer stärker reguliertes privates Leben und öffentliches Leben. Das siehst du doch auch schon. Alkoholtrinkverbotszone. Weißt du, das hast du auch mittlerweile auf den verschiedenen Marktplätzen. Ein richtiger Alkoholiker lässt sich von dem Alkoholverbot nicht abschrecken. Und die allgemeine Bevölkerung leidet darunter. Das ist genauso mit, sexuelle Gewalt. Wer ist denn pro Vergewaltigung? Also wer ist denn pro Vergewaltigung? Du tust dann der allgemeinen Bevölkerung was auferlegen und die Gesetze verschärfen. Und ein Triebtäter, der ist halt, muss ich mich halt besser vorbereiten. Ich meine, nur Vergewaltigung gab es mal Todesstrafe. Man hat es abgeschafft, weil dann der Täter einen Grund hatte, das Opfer umzubringen, damit er ungeschoren davonkommt. Also weißt du, das ist einfach so, ich keine Ahnung, Alter. Dieser Artikel 17 hier ist auf jeden Fall auch sehr interessant, weil es hier halt um Medien geht. Und da brauchen wir uns in Deutschland auf jeden Fall keine Sorgen machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Weil hier steht dann tatsächlich, also Meinungsäußerung und Unabhängigkeit sind okay so und sollen an der Ausarbeitung und Umsetzung von politischen Maßnahmen wie sich beteiligen und Richtlinien und Normen der Selbstregulierung festlegen, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten und die Achtung ihrer Würde zu erhöhen. Das sollen die Medien machen. Und warum nur gegen Frauen? Haben Männer keine Würde oder was? Ihr seid echt so Kackdreck, seid ihr. Das ist ja auch ein geflügeltes Wort, Gewalt gegen Frauen. Das haben wir ja schon in dieser Broschüre da vom Familien- bzw. Frauenministerium. Ja, it's the daily dingsbums of you suck and you're a liar. The daily grind. Ja, und nicht nur das, halt eben alle Benachteiligungen, die Frauen ausgesetzt sind als Gewalt gegen Frauen zu verstehen. Mieter, das erschießt mich tot. Und das ist halt eben das, was hier auch rauskommt. Aus diesem ganzen Kram. Und irgendwas mit der Lohnlücke war ja auch irgendwo noch mit drin, so nach dem Motto, die unterschiedliche... Warte mal. Vertragsparteien, also red weiter, aber hier das mit der Kulturbräuche. Was hier? Stellen sich ja das Kulturbräuche, Religion, Tradition oder die sogenannte Ehre nicht als Rechtfertigung für den Geltungsbereich dieses übereinkommensfeindenden Gewalttaten angesehen werden. Das ist ja schon fast rassistisch, ne? Ja, aber nur fast. Das wird sich schon irgendwie wieder finden. Es kommt immer drauf an, haben die Männer da was von, dann weg damit. Und Männer und Jungen zur aktiven Beteiligung der Verhütung. Das ist liebe Kinder, wenn ihr einen Vergewaltiger kennt oder seht, dann geht zur Tante Anita und sagt, oder was sollen die denn da, ich bin doch auch sensibilisiert worden dafür, dass Vergewaltigung Blödsinn ist, ohne dass irgendwie sich die Amadeo Antonio oder sonst wer. Hier geht es ja um alle Formen von Gewalt, die jetzt hier in diesem Übereinkommen drinstehen, also halt eben auch diese verbale Herabsetzung da von den Im Endeffekt sind Vergewaltigungen ja soziale Konstrukte. Die sind nicht real, okay? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Vergewaltigung ist das einzige Reale, was es in dieser Welt gibt. Und alle sozialen Konstrukte bauen an diese Vergewaltigung an. Ja, wohin man schaut, überall wird irgendjemand vergewaltigt. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Maßnahmen und Veränderungen von sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Frauen und Männern mit dem Ziel zu bewirken, Vorurteile, Bräuche, Traditionen und alle sonstigen Vorgehensweisen, die auf der Vorstellung der Unterlegenheit der Frau oder auf Rollenzuweisungen für Frauen und Männer beruhen, zu beseitigen. Zu beseitigen mit Stumpf und Stiel muss dieser... Oh, Entschuldigung, das ist doch echt... Ja. Social Engineering, wir brauchen ja, genau, neue Menschen. Ja, alles muss sich ändern, diese Rollenzuweisungen, die sind so furchtbar. Da muss man wer hat denn das legitimiert? Deswegen ist mir die Europäische Union so suspekt, weil das erscheint mir mit jeder Drucksache, die ich sehe, immer mehr wie ein Verein, der sich selber Arbeit schafft. Und sich, das ist, da schiebt man die Politiker hin ab, die hier nerven. Und da kann man dann auch der Anne dann sagen, du Anne, wir machen da schon was, frag mal in Brüssel. Ja. Nee, aber geh mal kurz nochmal runter auf der Seite, den Satz möchte ich nochmal kurz etwas vereinfacht, ohne die ganzen Nebensätze vorlesen. Ist das? Wo ist denn der jetzt? Da kommt er. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Veränderungen von sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Frauen und Männern zu bewirken. Punkt. Moment mal, ist das Aufgabe von irgendeiner Regierung? Nö. Ja, jetzt schon. Nee, nicht zu bewirken, zu beseitigen steht er doch. Ah nee, da, zu bewirken. Wir wollen die Verhaltensmuster verändern. Die Idee hier ist ja, dass man wirklich fest glaubt, dass es diesmal funktioniert, Leute. Ja. Schön ist auch, wenn man den anderen Satz verkürzt, mit dem Ziel zu bewirken, Vorurteile, Bräuche und Traditionen zu beseitigen. Leute, das Einzige, Traditionen, was hier wirklich fehlt, ist das, was Bräuche beseitigen. Was kommt als nächstes? Ethnische Säuberung? Oder Leute, kommt das erst die ethnische? Wir reden da ja natürlich von diesen Sachen wie dieser Genitalverstümmelung und so ein Zeug. Leute, was aber hier das wirklich ist so fehlt, allgemein gezogen, dass du es auch aufs Oktoberfest beziehen könntest. Ja, aber das mit der Rollenzuweisung finde ich eigentlich furchtbarer an dem Punkt. Ja, ist auch ekelhaft. Leute, was hier wirklich nur noch fehlt, ist wie bei der Nicht-Egal-Broschüre unten im Impressum. Die Formulierung, dass sämtliche Schuldzuweisung von sich geschoben wird und es wird keine Gewähr so übernommen. So. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ernsthaft, diese furchtbar verschachtelte Nebensatzstruktur, das geht mir auf den Sack. Die sollen mal ein bisschen aus dem Englischen lernen. Wenn du einen Satz machst, der 100 Zeichen hast, kannst du genauso gut 3 kurze Sätze machen und damit 3 Punkte machen. Anstatt dass du den Leser in den Satz 4-mal verlierst. Und der andere ist eher Hermann Hesse, das ist halt so. Das ist ja auch der erste Schritt von Social Engineering, dass man die Leute damit verwirrt. Ja, also das ist ja auch eine Übersetzung aus dem Englischen, dieses ganze Zeug. Also bei Hesse habe ich mich nie besonders verwirrt gefühlt. Es kommt halt darauf an, was da geschrieben ist. Hier so ein Kram ist halt scheußlich, aber ich mag sonst lange Sätze eigentlich ganz gern. Ja. Man muss Sätze schreiben, wie Beethoven Musik gemacht hat. Einfach, aber mit Nachdruck. Oder wie Mozart einfach gesagt wurde, das ist echt schön, aber es sind zu viele Noten. Ja, ja, genau. Ja, Kinders, ich glaube, wir haben es dann soweit, oder? Zum Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten. Darauf Leute, ich bin einfach froh, dass es hier um ein Sexualstrafrecht geht und nicht um ein Computerspielstrafrecht, so. Ja, das stimmt aber auch. Also wie wir ja auch gelernt haben aus dieser einen Broschüre da vom Familienministerium, dass häusliche Gewalt nur ein anderes Wort für Männergewalt ist. Ja, ja, man weiß ja immer, wer der Täter ist, wenn man von häuslicher Gewalt halt eben doppelt gemoppelt ist. Aber wisst ihr, der Tag hat doch auch Struktur, wenn man weiß, wer der Feind ist. Das kennen wir doch noch alle. Der Jude ist der Feind. Hallo? Glaubt ihr jetzt nicht, dass ich das jetzt gerade gehört habe? Hallo? Ich bin hierher gekommen, um davon wegzugehen, dass Jude der Feind ist hier. Hier ist auch wieder die tatsächliche Gleichstellung genannt, ne? Tatsächliche Gleichstellung. Ja, das Gender Pay Gap und so ein Scheiß. Also, ja, und dann, wenn die erreicht ist, kommt als nächstes die wahrhafte Gleichstellung. Ja, du musst einfach buchstäblich die andere Person sein. Und die Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen der Ausdruck historisch gewachsener, ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, die zur Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der vollständigen Gleichstellung der Frau geführt hat. Ja, da hat man ja schon mit dem ganzen ideologischen Scheiß mit drin. Ne? Du, wie Leute, gesagt, das ist echt schön. Ja. Wenn Frauen so schwach sind, warum sind die dann auf einmal so stark im Staat vorhanden? Warum lässt der Staat das denn zu, wenn Frauen so schwach sein sollen, angeblicherweise? Komisch, ne? Ja, wenn Delfine so schlau sind, warum zappeln sie dann immer in den Netzen? Genau dasselbe wie mit Black Lives Matter, weißt du, so, die werden ja so hart unterdrückt, aber bekommen so sämtliche Gesetze für Gleichstellung zugesprochen, schon seit langem, so das 64 unterschriebene Civil Rights Act, weißt du, aber nein, das ist nicht genug. Nee, das wird nicht richtig umgesetzt. Es ist hier eine Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen als geschlechtsspezifische Gewalt strukturellen Charakter hat. Digga, was ist das eigentlich? Warte mal. Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen einer der entscheidenden sozialen Mechanismen ist, durch den Frauen in eine untergeordnete Position gegenüber Männern gezwungen werden. Ist das hier gerade Critical Theory? Ist das gerade hier Adorno? Ist das Soziologie? Ja, da haben wir die ganze Ideologie. Die wird dann mit praktisch ins Gesetz und in die Abkommen einzementiert. Ja, aber sollte das Gesetz nicht irgendwie mal so objektiv und neutral sein? Das ist eine verdammt dumme Frage, die du da stellst. Das ist ja jetzt hier so eine Konvention von Europa halt eben, die wir unterschrieben haben, aus Gründen, die mir bis heute schleierhaft sind. Weil es konveniert hat, wahrscheinlich. Zu Raff-Zeiten hättest du nicht schleierhaft gesagt. Das ist auch geil. In der Erkenntnis, dass häusliche Gewalt Frauen unverhältnismäßig stark betrifft und dass auch Männer Opfer häuslicher Gewalt sein können. Also ist klar, oben steht klar Frauen die ganze Zeit und unten steht, ja, Männer, schauen wir mal. Das ist... Wie gesagt, um Feminismus zusammenzufassen, der Tag hat Struktur, wenn man weiß, wer der Feind ist. Das ist wirklich, das ist keine Ahnung. Was soll der Rotz? Also, weißt du? Das ist ja schon nahezu so ein Freudian Slip, denn wenn es nur Männer und Frauen gibt und man beide erwähnt, warum dann ein Nacheinander, warum nicht eine Verallgemeinerung und zu sagen Menschen? Ja, Frauen vor allem. Ich weiß, das ja immer noch so sehen, ne? Und hier ist auch jegliche Form der Diskriminierung der Frau. Ne? Ja, hier wird doch wirklich... explizit wirklich zuerst was über Frauen geredet und dann was über Männer, aber nie was über generell Menschen. So, das ich meine, das ist doch so absurd. Ja, Gewalt gegen Frauen ist halt eine extra Kategorie. Das ist halt eben diese extra Kategorie, die sich halt in dieser strukturellen Benachteiligung ausdrückt und dieses Zeug. Ne, deswegen kommt das hier halt immer als extra Punkt. Auch da oben die Formulierung, Frauen vor jeder Form von Gewalt schützen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wenn ein Polizist einer Frau einem einen Knüppel gibt, ist das völlig egal, was sie zwischen den beiden hat, ob sie ein Mann ist oder was auch immer. Ja, du kannst nicht jeden vor jeder Gewalt schützen, weil manchmal oder Gewalt bei Notwehr. Warum soll Frau besser geschützt sein vor jemandem, der sich gegen sie wehrt, als Mann? Das ist doch Quatsch. Gewalt bei Notwehr. Beste Idee, Alter. Beste Idee. Bitte alle Opfer sein. Ich meine, wirklich, ich würde echt liebend gern, dass sich mal die Kahane hinstellt und einfach mal ehrlich sagen muss, warum sie das tut. Ach ja, hier war auch noch dieses Ding. Also, Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung, eine Form der Diskriminierung der Frau. Zeichnet alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, physischen oder wirtschaftlichen Schäden oder leiden, weil Frauen führen. Kommt das in die Menschenrechte rein? Also ja, das ist doch eine Menschenrechtsverletzung. Kommt man dann nach Den Haag das nächste Mal, wenn man irgendwie ja, sagt, na Baby, Sie können aber einen Dirndl ausfüllen, oder was? Leute, Bleilo hat da gerade so im Chat geschrieben, wenn man von Menschen reden würde, käme die Intersektionalität ja gar nicht so schön zum Ausdruck. Und der hat damit schon recht. Ja, was du eben gesagt hast, divide and conquer halt. Ja, aber ja. Ich frage mich dann wirklich, warum nicht gleich sagen, dass das schwarze Frauen es schwerer haben als weiße Frauen und dass schwarze Männer es schwerer haben als weiße Männer und dann bla bla bla bla bla. Warum nicht weiter reingehen in Intersektionalität? Was dann viel zu krass ist. Das ist doch das Tolle am intersektionellen Feminismus. Die sagen, wir sind Feminismus und wer gegen uns ist, ist gegen Frauenrechte. Und das funktioniert bei einem Großteil der Bevölkerung, dass darunter wirklich der ganze andere Scheiß steckt. Nämlich, eigentlich müssen wir hier jetzt noch Unterpunkte vom Progressive Stack einfügen und das noch. Und transqueere Haustiere müssen auch Rechte haben. Das lassen sie schön unter der Decke, weil sie wissen, dass sie sowas mit so Positionen nicht durchkriegen. Aber wenn sie schon mal das Fundament legen, indem sie schön diese Gesetze durchhauen, können sie den ganzen Kram hinterher als Unterpunkte drunter drücken, wenn sie weiterhin irgendwie die richtigen Verbindungen. Ja, aber keine Angst, ne? Der Begriff Frauen umfasst auch Mädchen. Warte mal, Leute, die Vertragsparteien verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau und treffen unverzüglich die erforderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu ihrer Verhütung, insbesondere durch die Verankerung des Grundgesetzes der Gleichstellung von Frauen und Männern in ihren nationalen Verfassungen oder in anderen geeigneten Rechtsvorschriften sowie die Sicherstellung der tatsächlichen Verwirklichung dieses Grundsatzes. Das Verbot der Diskriminierung der Frau, soweit erforderlich durch die Sanktionen. Da steht nichts von Mann als nächstes. Ich glaube, ich bin einfach transgender, lesbisch und will aber keine Operation vornehmen. Ja, das ist eigentlich die einzige Wahl, die wir noch haben. Wir werden uns einfach in Zukunft alle weiblich identifizieren, dann können die uns. Ich habe mich wirklich noch nie so wirklich als wie so ein Mann gefühlt, so als Mann im Kunden und so mich damit so identifiziert, weil ich halt nicht weiß, was es bedeuten soll, ja. Aber das sieht man halt einfach nur sehr stark, denn man wendet sich hier eindeutig nur einer einzigen Seite zu. Wirklich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, außer ich fühle mich vom Gesetz benachteiligt. Ja. Ja, und das wird dann als Mi abgetan und so, ach komm, Männer haben auch Probleme, dieser ganze Blödsinn. Ne? Ja, aber ich war doch nicht dafür verantwortlich, dass das da geschrieben wird. Ich hab's doch nicht gemacht. Aber das wird benutzt, um dich dann hinterher noch klein zu machen. Wird dann gesagt, ja, da kommen dann immer gleich die Männerrechtler mit ihrem Blödsinn, aber dem brauchen sie gar nicht zuzuhören. Ich bin doch das Opfer hier. Tja. Seid mal konsistent, ihr Feministen. Oh shit, ja, ich habe gerade gemerkt, was ich gesagt habe. Ein weißer Mann. Ja, ich werde es nicht mehr sagen. So, Konsistenz und Feminismus, das reimt sich nicht. Doch, Feminismus hat eine schleimige Konsistenz. Geht schon, musst du die richtigen Sachen nehmen. Schleimige Konsistenz, weil es Frauen sind oder was? Nee, weil es langsam zerfließt. Weißt du, wie so ein Käse, der zu lange in der Sonne gelegen hat. Ja, also Feminismus man eigentlich schon hätte essen sollen vor 20 Jahren, als die Frauenrechte erreicht waren und Hier ist jetzt Zeit für das gerade noch gesuchte, für die Intersektionalität. Durchführung zur Einkunft durch Vertragsbedingungen, insbesondere vom Maßnahmenschutz der Rechte der Opfer, ist ohne Diskriminierung, insbesondere wegen des biologischen oder sozialen Geschlechts. Da will ich mal sehen, wie ihr das hinkriegt, hier gegen Männer und so. Der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung. Auch geil in Deutschland, so, ja, ich bin Nazi. Ja, wie, ihr wollt mich diskriminieren wegen meiner politischen Anschauung? Ja, eigentlich ist es genau das. Sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit. Scheiß Bayern. Des Vermögens, der Geburt, der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechteridentität. Stand hier nicht schon des sozialen Geschlechts? Egal, des Alters, des Gesundheitszustands, deiner Behinderung, des Familienstandes, des Migranten- oder Flüchtlingsstatus oder des sozialen Status sicherzustellen. Tor, wie zum Beispiel des Familienstands, wie Kinderlose und so diskriminiert werden im Endeffekt. Geschlechterspezifischen Gewalt und zum Schutz von Frauen vor solcher Gewalt erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens. Natürlich. Ja, genau. Das ist wieder der Witz dabei. Bei Punkt 3, ich stelle mal die Behauptung auf, dass das kein Satz ist. Riesenkrams und dann so Botzewimmens. Only the women's. Ja, das stimmt. Das ist echt ein guter Fund auf jeden Fall. Ja, vor allem kann ich einfach entscheiden, dass ich habe hier das Protokoll der Wannsee-Konferenz. Wir könnten noch den Artikel einfügen, dass besondere Maßnahmen, die zur Verhütung von Gewalt gegen Deutsche, dass das nicht als strafbar gilt. Ne? Zack, gezeichnet, keine Ahnung. Das ist so gut wie das Ding, was unter der Amadeo-Antonio-Broschüre steht. Genau, für ruinierte Männerleben wird keine Haftung übernommen. Mhm. Ja, wenn du halt keinen Job kriegst, weil die eine Frau einstellen müssen, weil ihnen irgendwer im Nacken sitzt, dann hast du halt Pech gehabt, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst. Wird keine Haftung übernommen, wäre ja noch okay gewesen, aber da stand ja, eine Haftung ist ausgeschlossen. Das steht doch übrigens. Geiler. Ja, der Tomate, das steht übrigens mittlerweile auch in unserer Kanalinfo. Sehr gut. Wenn die AA-Stiftung das macht, das kennen wir schon lange. Du kannst noch dazu schreiben, wir sind ein progressives Kollektiv präoperativer Translesben. Ja, Mann. Oh. Ja, ja wirklich. Ich werde dann einfach wirklich sagen, ich bin trans, einfach fertig. So, ne. Ja, was passiert denn dann? Nee, Leute, nein, ich bin nicht trans. Nein, ich bin nicht trans. Ich bin gender fluid. Ich kann trans sein und dann wieder nicht trans. Ich bin alles. Da kriegst du aber nicht so viele Punkte, wie wenn du sagst, du bist eine Translesbe. Ich meine, da machst du direkt Doppel-Cha-Ching. Ich bin auch transjüdisch. Wenn du dann noch sagst, oh, ich bin präoperativ, weil ich Angst habe davor und so weiter, dann machst du nochmal Cha-Ching. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich präsentiere mich auch als Mann und habe männliche Pronomen, weil ich Angst habe, dann machst du nochmal Cha-Ching. Aber was soll das denn bitte für eine Existenz sein? Meine Fresse, das ist ja Versklavung, um zu überleben. Aber das ist dann ja kein Leben mehr. Ich meine, Brecht hat ja nicht umsonst gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das, was hier passiert, ist halt nicht gut. Das ist nicht richtig. Und doch lebe ich so jeden Tag. Ja. Die Gender Equality Unit. Kurz ja. Unit. Das wird ein Vorausblick, die Gender Equality Unit. Die GOI. Das stellen wir euch am Sonntag näher vor, was die Gender Equality Unit ist. Falls ihr das noch nicht wusstet. Das sieht vor allen Dingen auch schon gut aus hier. Combating Sexist Hate Speech. Ah, ja. Jeder, der unter Hashtag Gamergate getweetet hat, macht euch darauf gefasst, dass die bunte Pflicht eines Tages die Mitte der Gesellschaft erreicht und die Frauenhasser in die Toleranzcamps einsperren wird. Hallo, mein Tweet ist über Gamergate und wie Anita Sarkeesians Feminist Frequency ein weniger Audit Score hat als Feline Frequency, okay? Ich mache mich schon echt strafbar seit mehreren Jahren. Also Sonntag wird ein sehr jüdischer Stream, ne? Wenn wir über den Goy reden. Jude, ich fühle mich bereits oppressed. Toll, ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, dass ich so wenig erpresst und unterdrückt werde wie möglich. Von mir selbst und von den Leuten um mich herum. Und jetzt stellt sich raus, das war die falsche Richtung. Und ich hätte mich eher in so einen Victim-Komplex reinarbeiten sollen und dann irgendwie ganz viel Geld verdienen können. Nee, das kannst du doch nicht. Hast du nicht gemerkt, du bist keine Frau. Digga, lass mich doch, Alter, du Transsexist, Alter. Warum genderst du ihn jetzt? Es gibt auch Menschen, die Transmenschen sind. Nicht was ist trans- mit Transatlantikern eigentlich? Ja, OPEX, lass dich nicht gendern. Ich lass mich nicht gendern. Ist man eigentlich transphob, wenn man das gegen das Transatlantik-Abkommen hat? Ja, das auch. Ja, man hat schon wirklich ganz gute Möglichkeiten, so einfach zu sagen, so wenn jemand so eine Feministin da aufmumpfig wird und ihr sagt, hier, du bist aber ein weißer Mann, dann sagst du einfach so, hast du gerade meine Hautfarbe so assumed und mein Geschlecht? Ja, und wenn sie sagt, educate yourself, dann sag ich, fucking classes. Weißt, sie vermutet ja dann, dass ich aus einer bildungsfernen Schicht komme. Arm bin. Ja, außerdem, vielleicht habe ich dazu gar nicht die Mittel. Ja. Ja. Ja, das Spiel kann halt jeder spielen, das checken die Leute nicht. Ja, aber ich wüsste echt gerne als Gedankenexperiment, was kommt dabei raus, wenn das alle Leute einfach machen würden? Ja. Also was würden sie dann erfinden, damit sie die Echten sind? Also würden sie dann irgendwie Identität Plus oder so? Das läuft von selbst, das ist ja gerade das Ding. Es gibt doch pausenlos Sachen, die genau in die andere Richtung gehen. Aber es wird doch auch so schon wegignoriert. Und heißt am Ende nur What about the women? Ich würde behaupten, wenn jeder diese Identitätspolitik vollkommen ernst nehmen würde und wirklich dann jedes Mal mit Classes, Sexes etc. antworten würde, dass du nach einer mehr oder weniger kurzen Phase genau dieselbe Gesellschaft abbilden würdest, bevor du den neuen Sprachcode eingeführt hast. Weil im Grunde das dann einfach sozusagen nur die soziale Norm abspiegelt und du dann einfach nur anstatt du Hurensohn sagst du dann du Classes. Also weißt du, das würde sich dann einfach nur so weiter im Kreis drehen. Das ist im Grunde ich weiß, ich sag das immer wieder, aber das ist so die menschliche Natur, die kannst du nicht ignorieren. Du müsstest genetisch Menschen verändern, Leuten einen Chip einbauen, damit du die Ansprüche, was der Feminismus zum Teil heutzutage hat, mit gendergerechtes Leben und Sprache, dass du das tatsächlich umsetzen könntest. Das geht einfach nicht. Es läuft der natürlichen Menschen zuwider. Es ist keine Ahnung. Das ist für ein Arsch. Das ist keine Ahnung. Das Problem ist halt wirklich, dass neue Leute geboren werden und nachziehen und dann für ihr Leben irgendeinen Sinn haben wollen und irgendwie überleben wollen und durchkommen wollen und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, weil es keine großen Katastrophen gibt, keine Kriege, die man so mit sich selbst zu führen hat und für sein Land zu kämpfen und so. Das gibt's halt nicht. Wir leben in der friedlichsten Zeit auf der Welt. Natürlich gibt es irgendwo Konflikte, klar, aber die sind deutlich von der Art deutlich geringer, was die sozusagen Personenanzahl angeht, die dann Schaden nehmen. Ja, also selbst sowas wie der Syrien-Konflikt ist relativ human. Ein Krieg zwischen Syrien und, sagen wir mal, zwischen Syrien, Jordanien und Iran würde weitaus mehr Todesopfer. Es ist halt wirklich so, wir laufen wirklich in die Richtung, dass wir viel zu viele Menschen sind und dann, ja, halt nicht für jeden alles reicht und es kommt halt einfach natürlicherweise dazu, dass sich dann die Populationsdichte dann, sich selbst anfängt auszulöschen. Ja. Wir werden einfach davor stehen, dass Leute einander bekriegen wegen solchen fucking Labels. Ich meine, wir haben jetzt in Amerika dieses Black Lives Matter Zeug, ja. Dass da Leute ja, vielleicht mal nicht allgemein. Stell dich mal dasselbe vor. Und von A nach B nach X nach Y. Ich wollte hier nur noch mal kurz diesen einen Titel zeigen, vielleicht so zum Abschluss. Ich wurde nämlich nur noch mal kurz rumheulen, ne? Ich wurde hier bei Twitter als süß bezeichnet und ich habe ja jetzt gelernt, dass es ganz schlimmer Sexismus, wenn man als süß bezeichnet wird. Ja, vor allem als nur wenn man süße Maus genannt wird. Meinst du? Ja, und kleine süße Maus. Nee, große süße Maus. Also ich hoffe nur, dass wir alle in dasselbe Toleranz-Gulag kommen. Weißt du, dass ein Kind wird zumindest im Gulag dann miteinander rumhängen. So. Ich will halt wirklich echt einfach schon ins Gefängnis geworfen werden, wenn die Welt so verrückt ist außerhalb davon. Ich meine, das ist gut einfach. Ja, Kinder, wir danke für die vielen Zuschauer und so. Wir hören uns am Sonntag wieder in alter Frische und dann werden wir rausfinden, was die Gender Equality Task Force Unit, so macht. Ja, und jetzt können wir uns jetzt alle ganz schön chillen, weil das gewollt wurde. Wir sollen unsere Namen nennen. Stimmt. Ich bin der Marsaffe. Hallo. Hallo, nee, das ist nicht dein echter Name. Sag deinen echten Namen, sonst haben deine Argumente keinen Wert. Okay, mein Name ist Markus. Okay, jetzt sag, wo du wohnst. Ja, mein Name ist Dennis und ich war auch dabei. Ich bin der Abel. Ich bin manchmal mit dem Glatzkopf im Stream, aber sonst oft im Gruppenaccount. Man nennt mich auch Fabian, aber Abel ist so mein Internet-Handle. Nice. Ja, Solano ist stumm und ich bin Christian. Auch bekannt als Caps Lock Chris bei Twitter. Ja. Ich mache auch Videos, also schaut meine Videos, fickt euch. Also ich singe meinen Namen manchmal im Wald, ich trinke Feuer tanze. Ich bringe meinen Namen in den Schnee. Warte, Tomate, du tanzt ums Feuer. Das würde wahrscheinlich gut mit meinem Alkoholismus zusammenpassen. Also mein richtiger Name ist sehr lang und unaussprechlich. Mangus.